Von Achill bis Tutanchamun. Zeit der Helden. Heroen und Herrscher der Bronzezeit. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Freimaurer. Umwitterter Geheimbund. Jüngst sind sie durch den Boom der Verschwörungsmythen wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Die Freimaurer. Wahr ist immerhin, sie folgen seit langem geheimen Riten, geben ihren Logen rätselhafte Namen und bringen immer wieder revolutionär gesinnte Köpfe hervor. Von Marika Schertl. Ein Tempel, Vorhänge, Kerzen, auf einem Tisch ein Totenschädel und eine Sanduhr. Männer in Umhängen und mit Ketten. Klassische Musik. Im Zentrum des Rituals der Suchende, der einen symbolischen Tod stirbt. Und um Aufnahme in den heilsbringenden Club heischt. Nur wenn die Männer in Schwarz ausschließlich weiße statt schwarze Kugeln bei der geheimen Abstimmung in eine Urne legen, ist der Neuling als Bruder aufgenommen. Dieses theatralische Ritual, über das die Mitglieder des ältesten sozialen Netzwerks ungern sprechen, trägt zu ihrer Mystifizierung bei. Und ihre Geheimniskrämerei schürte immer mal wieder den Verdacht, die Freimaurer planten eine Weltverschwörung. Aktuell wird verbreitet, sie seien für das Coronavirus verantwortlich. Ihre Geschichte begann an einem Junitag 1717 in einer Londoner Taverne mit dem kuriosen Namen Goose and Gridiron. Gans und Bratrost trafen sich einige Männer, um Ale-Biere zu trinken. Die Zusammenkunft in dem Gasthaus im Stadtteil St. Paul's Churchyard war indes mehr als ein geselliges Treffen. Die Gentlemen gründeten die erste Großloge von England. Der mystische Bund der Freimaurer war geboren. Ob die Gründungsgeschichte, die sie selbst erzählen, so stimmt? Nach neuester Forschung nicht ganz. Die Geschichte begann vielmehr im 17. Jahrhundert. 1666 war London beim großen Brand in Schutt und Asche gelegt worden. Für den Wiederaufbau zogen Handwerker aus ganz Europa an die Themse. In Bauhütten, Englisch Lodge, kamen sie mehrmals im Jahr zu Besprechungen zusammen. Anfang des 18. Jahrhunderts gab es dann die Not der Baulogen der London Company of Freemasons. Sie fanden zu wenig qualifizierte Steinmetze für ihre Logen. Viele Handwerker waren in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Vier Großlogen trafen sich außerplanmäßig, um die Misere zu besprechen. Zwei der Mitglieder, die keine Steinmetze waren, John Theophilus de Salguier und James Anderson, hatten die Idee, eine neue Zielgruppe als Mitglieder zu wählen, die Gentlemen. Den neuen Gentlemen's Clubs sollten Adelige als Großmeister vorstehen. Am 24. Juni 1721 wurde John, der zweite Herzog von Montague, zum Großmeister gekürt und erhielt die Rechte und Autorität über die in London existierenden Logen. Damit war die erste Großloge Englands gegründet. Warum James Anderson 1723 das Gründungsdatum jedoch in einer Art Verfassung um 4 Jahre in die Gaststätte Goose and Gridiron vorverlegte? Vermutlich wollte er aus machtpolitischem Interesse deutlich machen, welche Großloge neben denen in Schottland und Irland die älteste war. Bis heute gelten nur jene Großlogen weltweit als regulär, die von der ersten Großloge in England als solche anerkannt wurden. Bereits aus der Zeit zwischen 1137 und 1598 stammen die ersten Manuscript Constitutions, schriftliche Regelwerke über Gebote und Verordnungen für Steinmetze. Es sind christliche Regelwerte über ein tugendhaftes Handwerk. In der Ära des Kathedralenbaus trafen sich die Steinmetzbruderschaften, also Freimaurer, in ihren Unterkünften Logen genannt. Sie waren keine Handwerker, sondern gebildete Leute, die sich mit Rhetorik, Mathematik, Musik, Arithmetik und Geometrie befassten. Esoterische Einflüsse prägten ihre Rituale. Im Dezember 1598 tauchten in Schottland die nach William Shaw benannten Shaw-Statuten auf, Verhaltensregeln für Steinmetze. Es ist der älteste Beleg für die Existenz von Logen mit explizit freimaurerischer Aktivität. Laut dieser Statuten sind die ältesten Logen die in Edinburgh, Kilwinning und Stirling. Alle drei bestehen bis heute als Logen der Großloge von Schottland. Von ihnen gibt es eine durchgehende Verbindung zu den Logen von 1721, die die erste Großloge von London gründeten. Kurz darauf, ab 1726, erlebte die Freimaurerei eine Blüte. Logen und Großlogen wurden nicht nur in Großbritannien gegründet, sondern in ganz Kontinentaleuropa und in den Kolonien. Der operative, handwerkliche Aspekt wurde von dem rein spekulativ-symbolisch-rituellen endgültig verdrängt, da die Gentleman Masons überhand nahmen. Im 18. Jahrhundert verschwanden die rein operativen Freimaurer zum größten Teil. Der Beginn der Freimaurerei in Deutschland lässt sich auf 1727 datieren mit der Gründung einer Loge in Mannheim. Gründer war Graf Albrecht Wolfgang zu Schaumburg-Lippe, ein Freund des Aguilliers, des stellvertretenden Großmeisters der ersten Großloge von England. Diese erste deutsche Loge wurde indes 1737 verboten. Mit der Bulle in Eminenti Apostolatus Specula verdammte Papst Clemens XII. Die Freimaurer, weil er in dem Bund ein Sektengebilde wähnte, das die Moral und die Fürstenherrschaft untergraben wolle. Wann immer fortan Schuldige gefunden werden mussten, die Freimaurer zählten zu den ersten Verdächtigen. Trotzdem begann die hiesige Freimaurerei noch 1737 nur weiter nördlich. Die Loge Stamburg besteht bis heute unter ihrem neuen Namen Absalom zu den drei Nesseln. Eine Delegation dieser Loge nahm in Braunschweig in der Nacht vom 14. zum 15. August 1738 den Kronprinzen von Preußen, den späteren König Friedrich den Großen, als Freimaurer auf, Mitgliedsnummer 31. Friedrich hielt selbst Logenarbeiten ab, leitete Aufnahmen und übernahm das Protektorat über die Logen in seinen Provinzen. Unter ihm gelangte die Freimaurerei bald auch nach Berlin. In seinem Protektionsbrief vom 16. Juli 1774 gewährte der Monarch der großen Landesloge der Freimaurer von Deutschland seinen königlichen Schutz. Wie sehr ihm der Geheimbund am Herzen lag, schrieb er in dem Brief nieder. Eine Gesellschaft, die nur daran arbeitet, in meinen Staaten alle Tugenden auf fruchtbringende Weise hervorzubringen, kann immer auf meine Protektion rechnen. Es ist eine rühmliche Aufgabe für einen jeden guten Herrscher und ich werde nie aufhören, sie zu erfüllen. Im 18. Jahrhundert traten Freimaurer für soziale und politische Gleichheit ein. So gab sich womöglich auch Fürst Hermann von Pückler-Muskau der Freimaurerei hin. Dichter wie Johann Gottfried Herder und Gotthold Ephraim Lessing waren Freimaurer, denen es gelang, den Gedanken der Humanität auf die Gesellschaft zu übertragen. Auch Goethe und Mozart ordneten sich ein. Anderswo schworen große Köpfe wie US-Präsident George Washington und der französische Aufklärer Marie-Joseph Moitier Marquis de Lafayette auf die fünf freimaurerischen Werte Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz und Humanität. Lafayette wurde Mitglied der Freimaurerloge Lineuf-Sœur, der auch einer der berühmtesten Philosophen der Aufklärung nahestand, Voltaire. Beinahe gleichzeitig residierte Benjamin Franklin, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, in Paris. Der Freimaurer war neben seiner Leidenschaft für das luxuriöse Leben für seine Netzwerke bekannt. Vermutlich haben Voltaire, Franklin und Lafayette mal bei einer weinseligen Zusammenkunft im Logenhaus der Neuf-Sœurs über die amerikanische Revolution debattiert. Ein Politiker, ein Philosoph und ein vermögender adeliger Offizier, vereint in ihrer Weltanschauung von Aufklärung und Freiheit. Bald darauf kaufte sich Lafayette ein Schiff und segelte mit französischen Freiwilligen 1777 in die neue Welt. Seine freimaurerischen Kontakte öffneten ihm dort Tür und Tor. Er traf auf George Washington, wurde Generalmajor und bekam Zugang zu den höchsten Kreisen. Washington sorgte dafür, dass der gerade mal 20 Jahre alte Marquis Mitglied der gleichen militärischen Freimaurerloge wurde wie er selbst. Angelpunkt dieser Clique von überzeugten Aufklärern, Glücksrittern und Romantikern blieb Benjamin Franklin. Frankreich war von den Unabhängigkeitsbestrebungen der Amerikaner bereits elektrisiert. Und Franklin gelang es, dem ganzen Flair zu verleihen. Er organisierte Gespräche, unterstützte auch die geheimen Rüstungshilfen Frankreichs nach Amerika. So gelang ihm auch die Rekrutierung eines ehemaligen preußischen Offiziers, der von Friedrich dem Großen als sein Adjutant persönlich in militärischen Belangen unterrichtet worden war. Friedrich Wilhelm von Steuben hatte seit jeher das Talent, Menschen von sich einzunehmen oder sie gegen sich aufzubringen. Er sah sich aufgrund seiner nicht gerade anpassungsfähigen Art allerlei Intrigen und Gehässigkeiten ausgesetzt. Wohl wegen des Vorwurfs der Homosexualität musste er sich nach Jahren treuer Dienste für seinen Fürsten erneut nach einem neuen Verdienst umsehen. Sein Umzug nach Amerika und die bis heute legendäre Steubenparade ist Geschichte. Die Französische Revolution veränderte die Rituale. Waren sie bis dahin christlich-mystisch, wurden sie jetzt humanistisch, moralistisch und romantisch. Bisher ausgerichtet auf Lichtsymbole der Kathedralen, ging es nun in den Versammlungszeremonien um Fragen wie sind wir tugendhaft, ritterlich, wohltätig? Das Bewusstsein der Freimaurer fand um die Welt. In Deutschland erlebte das Netzwerk um 1926 die nächste Blüte in geheimem Glanz, als die beiden Freimaurer Gustav Stresemann, Reichskanzler und Außenminister der Weimarer Republik, und sein Kollege Astrid Briand, französischer Ministerpräsident und Außenminister, den Friedensnobelpreis erhielten. Als Deutschland dem Völkerbund beitrat, erwies sich Stresemann in seiner öffentlichen Beitrittsrede als bekennender Freimaurer. So schwärmte er vom göttlichen Baumeister der Erde. Bis 1933 bildeten sich in Deutschland 11 Großlogen mit 80.000 Mitgliedern. Am stärksten waren die altpreußischen Großlogen der sogenannten christlichen Ausrichtung. Im August 1935, 2 Jahre nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, wurde die Freimaurerei verboten. Logen und Großlogen wurden aufgelöst, ihr Vermögen beschlagnahmt. Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich das Logendasein auf Westdeutschland. Die meisten Großlogen in Deutschland fanden sich zur Großloge AFAM, Großloge der alten Freien und angenommenen Maurer von Deutschland, zusammen. Die große Landesloge der Freimaurer von Deutschland und die große Nationalmutterloge zu den drei Weltkugeln sind bis heute eigenständig. Mit der Gründung der Vereinigten Großlogen von Deutschland, VGL, im Jahr 1958, schlossen sich alle deutschen Großlogen unter einem bundesweiten Dachverband zusammen. Heute zählt die VGL rund 15.000 Mitglieder, was wenig ist, verglichen mit 300.000 Freimaurern in Großbritannien, 20.000 in der Türkei, 30.000 auf Kuba. Aktuell tut sich die deutsche Freimaurerei in Sachen Frauen hervor. Bereits in früher Zeit lassen die Freimaurer Frauen sich auf Baustellen finden als Steinmetzmeisterinnen, Mörtelmacherinnen oder Gipserinnen. Schon im Mittelalter gab es, wenn auch selten, weibliche Freestone Masons. Mit der Gründung der ersten Großloge in London wurden sie abrupt offiziell als Mitglieder verboten. Erst ab Anfang des 20. Jahrhunderts fanden Freimaurerinnen wieder Anerkennung. In Frankreich wurde ab 1945 die Grande Loge Féminine de France gegründet und diese rief 1964 in Genf die reine feminine Freimaurerei der Schweiz ins Leben. In England gründeten sich 2 feminine Großlogen, die Order of Women Freemasons und die Honorable Fraternity of Ancient Freemasons. Hierzulande war man chauvinistischer. Neben aufgeschlossenen Brüdern gab es eingefleischte Gegner. 1949 konnte sich der Zirkel zur Humanität als erste deutsche Frauenorganisation der Freimaurer durchsetzen. 1951 wurde das Netzwerk in ein erstes Frauenkapitel umgewandelt. Die Frauen wurden damals von Brüdern mit einem von Männern geschriebenen Ritual initiiert. Erst 1989 wurden die Frauenkapitel in Logen und eine Großloge umgewandelt. Heute gibt es in Deutschland immerhin 30 feminine Logen. Gemäß dem Freimaurer-Motto Innovation und Fortschritt sind die Frauen in dem mystischen Netzwerk angekommen. Prolog. Von Achill bis Tutanchamun. Zeit der Helden. Während in und um Griechenland mythische Kämpfe toben, lassen sich Ägyptens Pharaonen in Bild und Schrift verewigen. So verschieden die beiden Welten heute wirken, sind sie durch ein enges bronzezeitliches Netzwerk verflochten. Kreta vor 3500 Jahren. Im Labyrinth lauert ein gehörnter Tod. Die kretische Königin hat sich mit einem Stier gepaart und mit ihrem Verlangen wieder die Natur den sagenhaften Minotaurus gezeugt, halb Mensch, halb Stier. Ein Mann will die Bestie zur Strecke bringen, Theseus. Von Michael Feldhoff. Und die Moral von der Geschichte verliert den roten Faden nicht. Die Legende von Theseus und dem Minotaurus strotzt vor Binsenweisheiten, die heute noch aktuell sind. Die Redewendung, was nicht passt, wird passend gemacht, ist auch auf die Helden der Bronzezeit anwendbar und auf einer attischen Amphore, die in der Antikensammlung in München steht, bildlich in Ton verewigt. Der junge Theseus wirft den Riesen Prokrustes auf ein Bett und hackt ihn in kleine Stücke. Prokrustes ist ein übler Wegelagerer, der müden Reisenden einen Platz in seiner Herberge anbietet. Großen Menschen weist er ein kleines Bett zu, um ihnen nachts die Beine abzuhacken. Kleine Menschen legt er in das große Bett und zieht sie nachts in die Länge, bis sie das Bett ausfüllen. Theseus macht kurzen Prozess mit dem Halunken. Homer, auch Hesiod und Plutarch, die nach ihm die griechischen Mythen weitergeschrieben haben, würden mit ihren Geschichten heutzutage auf dem Index stehen. Gewalt, Verrat, Rache, sexuelle Absonderlichkeiten, ob Wahrheit oder Dichtung, die Geschichte von Theseus, Minos und dem Minotaurus ist ein irrer und mit zahlreichen Wendungen gestrickter Blockbuster mit einem Star-Aufgebot an Göttern und Halbgöttern. Alles beginnt in Kreta. König Minos, Sohn des Zeus und der Prinzessin Europa, verspricht Poseidon, das zu opfern, was immer aus dem Meer erscheint. Als Dank dafür, dass er ihm bei der Thronbesteigung geholfen hat. Der Meeresgott schickt ihm einen prächtigen Stier, der Minos so gut gefällt, dass er stattdessen ein profanes Rind opfert. Als Rache für den Betrug belegt Poseidon Minos Ehefrau Pasiphae mit einem Liebesfluch. Sie verzehrt sich in rasender Leidenschaft zu dem kraftvollen Stier und lässt sich, damit das Tier auch äußerlich einen Anreiz hat, vom Baumeister Daedalus ein hölzernes Gefährt errichten, das mit Kuhhaut bespannt ist. In dieser Attrappe verbirgt sie sich, bevor der Stier zum Sprung ansetzt und die Königsgemahlin begattet. Das berühmte Stiersprungfresko, das der Archäologe Arthur Evans Ende des 19. Jahrhunderts bei der Ausgrabung des Palastes von Knossos gefunden und rekonstruiert hat, zeigt zwar keine Kopulation zwischen Menschen und Tier, passt aber zeitlich in die Epoche. Es zeigt einen Springer, der einen galoppierenden Stier am Horn packt, in die Höhe geschleudert wird und sich mit einem Salto rückwärts auf den Rücken des Tieres schwingt, bevor er über den Schwanz des Stieres abgleitet. Nach wissenschaftlichen Erkenntnissen hat dieses oft tödliche Ritual tatsächlich stattgefunden. Aus der Vereinigung zwischen dem weißen Stier und Pasiphae entsteht der Minotaurus, jenes Wesen mit menschlichem Körper und Stierkopf, das großen Appetit auf Menschenfleisch hat. Minos weist seinem Baumeister Daedalus an, einen Irrgarten mit zahllosen verschlungenen Gängen zu bauen, aus dem der Minotaurus nicht entkommen kann. Sollte es das berühmteste Labyrinth der Welt tatsächlich gegeben haben, muss er sich laut Evans innerhalb des Palastes von Knossos befunden haben. Andere Archäologen lokalisieren es 30 Kilometer entfernt, auf der Messara-Hochebene. Dort sind Zeichnungen aus der Römerzeit gefunden worden. Aber da die Römer ein Faible für griechische Mythologie hatten, ist es durchaus möglich, dass sie die Sage einfach nur nachgespielt haben. Tatsache ist, dass die Höhlengänge im Zweiten Weltkrieg als Munitionsdepot dienten. Nachdem Minos den Minotaurus eingesperrt hat, rüstet er erfolgreich zum Krieg gegen Athen und dessen König Aigeus. Er legt dem unterlegenen Gegnern einen grausamen Tribut auf. Alle 9 Jahre muss Athen 7 Jünglinge und 7 Jungfrauen nach Kreta schicken, wo sie dem Minotaurus geopfert werden. Als die 3. Abordnung aus Kreta kommt, um Menschenopfer abzuholen, regt sich Widerstand. Der Widerstand hat einen Namen: Theseus. Schon die Umstände seiner Geburt sind abenteuerlich. Ageus bangt um seine Vorherrschaft. Er hat keine Kinder und braucht einen Nachfolger. Der König pilgert zum größten bekannten Heiligtum seiner Zeit, dem Heiligtum des Apoll zu Delphi. Die weissagende Priesterin Pythia sitzt auf einem Dreifuß und ist wohl durch Gase, die aus dem Gestein kommen, in Trance versetzt. Das Orakel von Delphi sagt ihm, dass er das vorstehende Ende eines Weinschlauchs nicht lösen soll, bevor er nicht nach Athen zurückgekehrt sei. Ageus versteht die Weissagung nicht und bittet König Pitheus in Troizen auf der Ostseite des Peloponnes um Rat. Dem wurde zuvor offenbart, dass seine Tochter zwar keine rühmliche Ehe, aber dafür einen berühmten Sohn haben werde. Er macht Aigeus betrunken und legt ihn zu seiner Tochter Aitra ins Bett. Der so gezeugte Theseus wächst unter strenger Geheimhaltung heran. Erst als er erwachsen ist, erfährt er, dass sein Vater der König von Athen ist. Daraufhin macht er sich mit einem Schwert und Schuhen, die ihm Aigeus als Erkennungszeichen hinterließ, auf nach Athen. Seine Mutter sagte ihm nicht die ganze Wahrheit. Bevor sie unfreiwillig mit Aigeus das Bett geteilt hat, ist sie vom sexhungrigen Poseidon vergewaltigt worden. Somit hat Theseus sowohl königliches als auch göttliches Blut in sich. Eine unschlagbare Kombination, wie sich auf seinem Weg nach Athen herausstellt. Die Passendmachung des Prokrustes ist nur der letzte Akt. Zuvor räumt der junge Held zahlreiche Ungeheuer und andere gefährlichen Gestalten aus dem Weg und überlebt in Athen angekommen den Giftanschlag seiner Stiefmutter Medea. Doch Vater Aigeus erkennt seinen Sohn im letzten Augenblick am Schwert und rettet ihn. Theseus schwört, Athen von seinem Tribut zu befreien und reist mit den Jünglingen und Jungfrauen nach Kreta. Als er das Trauerschiff mit den schwarzen Segeln besteigt, befiehlt sein Vater bei der Rückkehr zum Zeichen des Erfolgs, weiße Segel aufzuspannen, schwarze aber, wenn Theseus das Abenteuer nicht überlebt. Bei dessen Ankunft auf Kreta will König Minos den Athener sofort dem Minotaurus zum Fraß vorwerfen. Bevor der Held ins Labyrinth geführt wird, lässt sich Minos Tochter Ariadne in der Liebe zu Theseus entbrannt von Daedalus eine Rolle Garn geben, die sie dem jungen Heroen zusammen mit einem Schwert überreicht. Theseus befestigt das Garn am Eingang und spult es auf dem Weg zu Minotaurus ab. Er tötet das Ungeheuer und findet dank des abgewickelten Fadens wieder aus dem Irrgarten heraus. Der epische Kampf zwischen Theseus und dem Minotaurus ist das bevorzugte Thema der griechischen Vasenmalerei, da es den Sieg der göttlichen Ordnung über das bestialische Chaos symbolisiert. Und es ist ein beliebtes Motiv von römischen Fresken im antiken Pompeji. Der sogenannten Ariadnefaden ist heute ein stehender Begriff, der ganz praktisch beim Höhlentauchen angewendet wird. Auch die Rückzugssicherung der vorgehenden Feuerwehrleute beruht auf diesem Prinzip. Auf der Flucht vor Minos machen Theseus und Ariadne auf Naxos Halt, wo der Athener seine Geliebte zurücklassen muss, weil sie schon dem Weingott Dionysos versprochen ist. Über seinen Kummer vergisst Theseus das Versprechen an seinen Vater, die Segel zu tauschen. Als Aigeus von der Küste aus das Schiff mit dem schwarzen Segel erblickt, stürzt er sich vor Trauer über den totgeglaubten Sohn in das Meer, das später seinen Namen trägt, die Ägäis. Daedalus muss für Ariadnes Verrat büßen. Minos sperrt ihn mit seinem Sohn Ikarus ins Labyrinth ein. Mit Flügeln, die mit Wachs zusammengehalten werden, gelingt ihnen die Flucht. Aber Ikarus kommt der Sonne zu nah und stürzt ins Meer. Daedalus kann nach Sizilien fliehen. Dort töten er und König Kokalos seinen Verfolger Minos mit kochendem Wasser. Währenddessen festigt Theseus seine Herrschaft in Athen und behauptet sich als Gründervater der Demokratie. Er baut Rathäuser und legt die Regierungsgeschäfte in die Hände der Bürger. Aber gequält von Schuldgefühlen wegen des Todes seines Vaters, hält er die Ruhe nicht lange aus. An der Seite des Herkules zieht er gegen die Amazonen und entführt deren Königin Hippolyte, die ihm den gemeinsamen Sohn Hippolytos schenkt. Als die Amazonen vor Athen stehen, kämpft Hippolyte mit ihrem Gatten gegen ihr eigenes Volk und stirbt in der Schlacht. Nach ihrem Tod sucht Theseus Trost bei Paidra, einer Schwester von Ariadne, die mit ihrem neuen Stiefsohn Hippolytos ein Verhältnis anfangen will. Beide kommen kurz darauf zu Tode. Der arg gebeutelte Theseus findet im Lapitenkönig Peirithoos einen guten Freund. Gemeinsam besiegen sie die Zentauren-Mischwesen aus Pferd und Mensch. Theseus ist schon 50 Jahre alt, als er zusammen mit Peirithoos die damals 12-jährige Helena aus dem Tempel in Sparta entführt, also bevor die schönste Frau der damaligen Zeit von Paris geraubt wird und den Trojanischen Krieg auslöst. Als Peirithoos die Gattin des Hades, Persephone, rauben möchte, begleitet Theseus ihn in die Unterwelt, wo beide von Schlangenarmen festgehalten werden. Wenigstens auf Herkules kann sich Theseus verlassen. Der Halbgott befreit ihn aus der Hölle. Peirithoos muss zurückbleiben, aber die schöne Helena wird von ihren Brüdern befreit. In Athen ist inzwischen Menestheus, der später einer der 40 Krieger im trojanischen Pferd sein wird, König. Theseus hat nicht mehr die Kraft, den Thron zurückzufordern und flieht zur Insel Skyros, wo er von seinem Freund Lykomedes, der Sage nach, aus Missgunst von einem Felsvorsprung gestoßen wird. Griechische Forscher wollen vor einigen Jahren Theseus Grab in Troizen entdeckt haben, also seinem Geburtsort. Bei der Grabanlage handelt es sich um ein Kuppelgrab aus dem 16. bis 15. Jahrhundert vor Christus. Der antike Reisenführer des Pausanias hatte hier bereits das Grab verortet. Noch ein Wort zu Minos, nach dem immerhin die minoische Kultur benannt ist. Nach seinem Tode herrschte er mit goldenem Zepter als Richter der Toten in der Unterwelt. Glück für Theseus, dass er ihn bei seinem Abenteuer in der Unterwelt nicht getroffen hat. Die Minoer. Morgenröte auf Kreta. Es war eine archäologische Sensation. Auf der Insel des Minotaurus liegt die Wiege der europäischen Kultur. Von Michael Feldhoff. Die Ausgrabungen dauern 2 Monate, als Arbeiter ein Kalkfresko entdecken. Es zeigt einen tobenden Stier mit geblähten Nüstern und heraushängender Zunge. Für die Arbeiter ist es der Teufel höchstpersönlich, für ihren Chef das Ebenbild des Minotaurus. Die Kultur der Minoer auf Kreta ist untrennbar mit dem englischen Archäologen Arthur Evans verbunden. Im März 1900 hat er begonnen, auf eigene Kosten den Hügel von Knossos auszugraben. Er legt einen prunkvollen Palast mit zahlreichen Fresken frei, wo König Minos residiert haben soll. Evans rekonstruiert fantasievoll die Funde nach seinen Vorstellungen und erntet viel Kritik, weil er die notwendige wissenschaftliche Distanz zu seiner Arbeit vermissen lässt. Doch seine Entdeckungen beweisen, dass die Ursprünge der europäischen Kultur im minoischen Kreta liegen. Um 2000 vor Christus haben die Minoer auf Kreta ihre ersten Paläste errichtet. Scheinbar aus dem Nichts entstehen komplexe Siedlungen, die Bewohner fertigen kunstvollen Schmuck an, prachtvolle Fresken und eine Schrift, die bis heute nicht vollständig entziffert ist. Forscher glauben sehr lange, dass Einwanderer aus Afrika für den plötzlichen Entwicklungsschub der kretischen Kultur verantwortlich sind. Die DNA-Analysen von Toten aus minoischen Gräbern zeigen, dass der größte Teil ihres Erbgutes von jungsteinzeitlichen Bauern stammt, die aus Anatolien eingewandert sind. Auf dem Höhepunkt ihrer Entwicklung verwüsten um 1450 vor Christus Vulkanausbrüche und Erdbeben die Insel. Mit der Eroberung Kretas durch die Mykener, kurze Zeit später, stirbt die minoische Kultur langsam aus. Südgriechenland um 1300 vor Christus. Was für eine Herkulesaufgabe! In der griechischen Mythologie rivalisieren Herkules und sein feiger Verwandter Eurystheus um den Thron von Mykene. Das Königreich gibt den Archäologen aller Forschungsarbeit zum Trotz bis heute große Rätsel auf. Von Agnes Fasekas. Schon gemein. Jahrzehntelang warteten Historiker vorfreudig auf die Auflösung eines Puzzles. Bei Ausgrabungen in den griechischen Palästen aus der späten Bronzezeit wurden in Knossos, Pylos und anderen Siedlungen rund 6000 Tontäfelchen gefunden. Ein kultureller Schatz in der Silbenschrift Linear B, der uns endlich mehr erzählen sollte über dieses geheimnisvolle Reich, dessen Helden Homer in seinen Versen besang. So glaubte zumindest der Laienforscher Heinrich Schliemann, der bereits um 1870 die ersten Ausgrabungen in Troja, Mykene und Tiryns durchführte. Hat Homer in seinen Epen tatsächlich mykenische Helden besungen? Diese Frage wird immer noch heiß debattiert. Keine Frage dagegen war es, dass die Entschlüsselung der vertrackten Silbenschrift 1952 als wissenschaftliche Sensation gehandelt wurde. Bis dahin hatte man angenommen, es handle sich um die Sprache der Minoer auf Kreta. Nun war klar, dass die Mykener bereits eine alte Form des Griechischen sprachen, als sie auch auf Kreta die Macht übernahmen. Doch anstatt endlich mehr herauszufinden über dieses Reich, das so plötzlich auftauchte, wie es verschwand, dechiffrierten die Forscher auf den Tontäfelchen keine Thronfolgen, politischen Schachzüge oder Hinweise auf den Untergang des Reichs, sondern ganz Banales. Bestandsaufnahmen, Lieferungen, Außenstände des Palasthaushalts. Es scheint, als ob die Mykener nicht nur stolze Krieger waren, wie die vielen Waffen unter den Grabbeigaben vermuten lassen, sie waren offenbar auch die ersten Bürokraten Europas. Anonym bleiben nicht nur ihre Könige, auch über ihre frühe Kultur lässt sich wenig herausfinden. In den wichtigsten Zentren auf dem Festland hat die spätere Besiedlung die Spuren der ersten Paläste verwischt. Was bleibt, war die Bevölkerung. Viele kulturelle Elemente der mykenischen Palastzeit überlebten so das Ende dieser Ära um 1200 vor Christus, wurden weiter tradiert bis in die Zeit, in der Homer oder die homerischen Dichter ihre Epen im 8. Jahrhundert vor Christus in der uns bekannten Fassung fixierten. Agamemnon gilt nicht nur als einer der möglichen Herrscher von Mykene, sondern als Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg. Auch der Name Perseus ist wohl bekannt. Als Sohn des Zeus soll er die mythische Thronfolge der Könige von Mykene im 14. Jahrhundert vor Christus angeführt haben. Weniger bekannt dagegen dürfte Eurystheus sein, der etwa im 13. Jahrhundert vor Christus geherrscht haben soll. Dabei ist er laut Mythologie schuld daran, dass der stärkste aller Helden den Thron nie bestieg. Der berühmte Sohn des Zeus, den die Griechen als Herakles und die Römer unter dem lateinischen Namen Herkules verehrten. Und der wohl sogar die Darstellung des germanischen Gottes Thor beeinflusste. Gerühmt wurde Herkules vor allem für seine Stärke. Diese musste er schon als Baby beweisen. Zwar ist er direkter Sohn des Zeus, stammt jedoch aus einer unehelichen Affäre mit der schönen Alkmene. Als Zeus' Gattin Hera davon Wind bekam, verzögerte sie deren Wehen. Dadurch wurde Eurystheus zuerst geboren und damit zukünftiger Herr über Mykene. Dabei war Eurystheus nur ein Enkel des Perseus und damit Urenkel des Zeus. Während Herkules sich als rechtmäßiger Thronfolger sah, verfolgte ihn die rachsüchtige Hera Zeit seines Lebens. Sie schickte ihm nicht nur tödliche Schlangen in die Wiege, die Baby Herkules prompt erwürgte, sondern verwirrte ihm später die Sinne. In seinem Wahn tötete Herkules seine erste Frau Megara und seine Kinder. Außer sich vor Schmerz befragte er das Orakel von Delphi. Das prophezeite ihm, dass er dem König von Mykene dienen müsse, wenn er unsterblich werden wolle. So wandte sich Herkules an seinen Rivalen und bekam von Eurystheus 10 Aufgaben, die dieser später auf 12 erweiterte. Spielend erlegte Herkules den nemeischen Löwen und tötete die 9-köpfige Hydra, fing die Hirschkuh Kerynitis, den wilden Eber von Erymanthos und säuberte die Stelle des Augias auf geniale Weise, indem er einen Fluss umleitete, der den Mist wegschwemmte. Dann verjagte er die Stümpferliden, Vögel mit pfeilartigen Federn, fing auf Kreta einen Stier, brachte menschenfressende Stuten von Thrakien nach Mykene und entriss der Amazonenkönigin Hippolyte ihren Gürtel. Er bezwang den Riesen Geryones und holte die Äpfel der Hesperiden. Zum Schluss entführte er den dreiköpfigen Höllenhund Cerberos aus der Unterwelt. Von diesen Heldensagen abgesehen wissen wir tatsächlich wenig über das Weltbild der Herrscher von Mykene und ihr Reich. Die Forscher streiten beispielsweise darüber, ob die mykenischen Staaten autonom waren oder ob sie zu einem übergeordneten Reich gehörten. Vermutet wird heute eher, dass sich zwischen 1650 und 1200 vor Christus zahlreiche Königtümer entwickelten. Bedingt durch die zersplitterte griechische Landschaft waren sie sowohl wirtschaftlich als auch politisch autark. Demnach sprach man dieselbe Sprache, entwickelte aber nicht unbedingt eine gemeinsame nationale Identität. Historiker vermuten, dass beispielsweise die späteren Danäer und Achäer mykenische Volksstämme waren. Sie kamen auch in Homers Ilias vor. Und vermutlich handelte es sich dabei um die geografischen Bezeichnungen Tanaja und Ahijawa. Diese wiederum sind aus ägyptischen und hethitischen Texten überliefert, Mykene und Theben. Weil Ahijawa bei den alten Hethitern nicht gut wegkam, wird vermutet, dass es immer wieder zu Konflikten kam mit den Mykenern. Und Herkules? So tragisch wie sein Leben begann, endete es auch. Ein niederträchtiger Zentaure machte dessen eifersüchtiger Frau Deianira weiß, dass Herkules ihr treu bleibe, wenn sie ihm ein mit seinem Zentauren blutgetränktes Hemd gebe. Das aber enthielt ein furchtbares Gift. Herkules leidet unendlich, schließlich ist er inzwischen unsterblich. Irgendwann lässt sein Vater Zeus Gnade walten und holt ihn auf den Olymp zu den Göttern. Hier versöhnt sich der Held endlich mit Hera. Mykene, Kultur voller Geheimnisse. Was verraten uns Palastfresken, Grabbeigaben und Schriften über die Stadt und das Reich? Von Agnes Fazekas. Die Blütezeit der mykenischen Zentren im heutigen südlichen Griechenland beginnt zum Ende der mittleren Bronzezeit, etwa 1500 vor Christus. Die Mitglieder der herrschenden Elite wurden dort in Schachtgräbern bestattet, die durch eine kreisrunde Mauer von den übrigen Gräbern abgesetzt wurden. Die edlen Grabbeigaben zeugen von einer reichen sozialen Oberschicht, die durch wirtschaftliche, kulturelle und politische Kontakte mit Kreta und ferneren Regionen jenseits der Ägäis die Entwicklung zur Hochkultur einleitete. Besonders eng waren die Beziehungen zum minoischen Kreta, das wohl die Rolle einer Leitkultur spielte. Zwar fehlen in den mykenischen Burgen monumentale Kunstwerke, dafür bieten die Gebäude Palastfresken zu den immer gleichen Themen: Prozessionen, Jagd, Krieg und Tiere. Dazu finden sich jede Menge anspruchsvoll gefertigte Gegenstände wie Metallgefäße, Prunkwaffen, Goldringe, Siegel und Elfenbeinschnitzereien. Elegante Tongefäße dienten wohl zum Export von Naturprodukten. Die jüngste Sensation war der Fund zweier fast unberührter Kuppelgräber bei der Hafenstadt Pylos 2019. Spuren zeigen, dass sie komplett mit Gold ausgekleidet waren. Unter den Grabbeigaben fand sich ein Bernstein, der auf Fernhandelsbeziehungen in den Ostseeraum verweist. Ein goldener Anhänger mit der Göttin Hathor legt enge Kontakte nach Ägypten nahe. Die religiösen Vorstellungen der Mykener lassen sich nur aus Silbenschrifttexten herauslesen, in denen vom Kult um die Götter des späteren griechischen Pantheons die Rede ist: Zeus, Hera, Poseidon, Hermes, Artemis, Dionysos. Niemand weiß genau, warum die mykenischen Paläste um 1200 vor Christus ihr Ende fanden. Weil in den 1970er Jahren zerbrochene Terrakotta-Figuren auf dem Boden gefunden wurden, ging man lange von einem Mega-Erdbeben oder einem Erdbebensturm aus. Eine neue Studie mit tausenden Modellrechnungen in einer Computersimulation zeigte jedoch, dass ein Erdbeben als Ursache kaum in Frage kommt. Vor 3200 Jahren. Kampf um Troja. In Homers Ilias kommt es zu einem gewaltigen Krieg zwischen Griechen und Trojanern. Habgier und der Streit um eine Frau sind der Auslöser. Was am Epos ist Dichtung, was Wahrheit? Von Klaus-Dieter Dollhopf. Göttin, singe mir nun des Peleus-Sohnes Achilleus unheilbringenden Zorn, der tausend Leid den Achäern schuf und viele stattliche Seelen zum Hades hinabstieß. Mit diesen Worten beginnt das wohl bekannteste antike Epos, die Ilias, des Dichters Homer. Im 8. Jahrhundert vor Christus entstanden, beschreibt es die letzten Wochen einer angeblich 10 Jahre dauernden Belagerung Trojas, an deren Ende der Zweikampf zweier Helden steht. Auf griechischer Seite Achill, der Sohn des sterbenden Peleus und der Nymphe Thetis. Auf der anderen Seite Trojas Hektor, Sohn des Königs Priamos und seiner Frau Hekabe. Doch wie kam es überhaupt dazu, dass sich diese zwei Heroen im Kampf gegenüberstehen? Homer erzählt, dass Paris, Hektors Bruder Helena, die Ehefrau des spartanischen Königs Menelaos, entführte. Der gehörnte Ehemann wandte sich daraufhin an seinen Bruder Agamemnon und andere griechische Könige. Gemeinsam führten sie eine Flotte von 1200 Schiffen gegen Troja, um die Rückgabe Helenas zu erzwingen. Bereits zu Beginn der Ilias steigt der erfolgreiche griechische Held Achill aus dem Krieg aus. In einem Streit mit Agamemnon verliert er seine Beute, die Sklavin Briseis, an den Oberbefehlshaber. Achills Zorn trifft die Griechen und er entscheidet, nicht mehr an dem Krieg teilzunehmen. Damit den Griechen das Fehlen ihres Helden auch so richtig bewusst wird, soll Zeus ihnen Niederlagen bescheren, bis sie sich ihres Frevels gewahr werden. Doch zunächst scheint es für die Angreifer gut zu laufen. Immer weiter dringen sie auf Troja vor, aber Zeus verhindert einen Sieg. Bei einem erneuten Angriff werden Agamemnon und weitere Mitstreiter verletzt und das Blatt wendet sich. Eine Bittgesandtschaft an Achill bleibt ohne Erfolg. Der Held schmollt weiterhin und sieht tatenlos zu, wie die Trojaner unter Hektors Führung nun ihrerseits vordringen und beginnen, die Schiffe der Griechen in Brand zu stecken. Erneut versuchen die Griechen, Achill zur Rückkehr auf das Schlachtfeld zu bewegen, doch vergeblich. Nun bittet der mutige Patroklos seinen Freund Achill, in dessen Rüstung kämpfen zu dürfen, um so bei den Trojanern die Angst vor dem unbezwingbaren Achill zu schüren. Zunächst gelingt es den Griechen auch, die Feinde von den Schiffen zu vertreiben. Doch als Patroklos den fliehenden Trojanern nachsetzt, wird er von Hektor getötet. Jetzt entscheidet sich Achill, in die Kämpfe einzugreifen, um den Freund zu rächen. Da Achills Zorn nun ein neues Ziel hat, kann der Held sich mit Agamemnon aussöhnen. Bei der nun folgenden Schlacht ist Achill nicht aufzuhalten. Immer weiter dringt er gegen die Festung vor und zwingt die Trojaner, hinter den Mauern Schutz zu suchen. Nur Hektor bleibt vor den Toren der Stadt. Der Showdown kann beginnen. Der Kampf ist hart und kurz und endet mit Hektors Tod. In seinem Rachedurst bindet Achill die Leiche Hektors an seinen Streitwagen und schleift sie unter den Augen der Trojaner dreimal um die Stadt, bevor er sie mitnimmt. Priamos, Hektors Vater, begibt sich daraufhin zu Achill und bittet um die Herausgabe des Leichnams. Erst nach Eingreifen der Götter verblasst Achills Zorn und Hektor kann nach Troja gebracht werden. Das Epos endet mit den Trauerfeiern für Patroklos und Hektor. Soweit Homer. Seit der Antike stellte man sich die Frage, was ist Dichtung, was ist Wahrheit? Gab es den Krieg? Wann fand er statt und gibt es heute noch Spuren? Eigenheiten des Versmaßes, eine bestimmte Wortwahl, Ortsnamen und andere sprachliche Hinweise lassen den Schluss zu, dass die Geschichte vieler Jahrhunderte vor Homer, genauer im 14. oder 13. Jahrhundert vor Christus, spielt. Agamemnon ist König von Mykene und repräsentiert eine die Ägäis beherrschende Kultur. Wenn es auch keinerlei Beleg für diesen König gibt, wie auch für alle anderen Beteiligten, so sind doch die Spuren der mykenischen Kultur zahlreich. Ihren Höhepunkt erlebte sie im 14. und 13. Jahrhundert vor Christus, als zahlreiche Paläste in Griechenland und auf vielen der Inseln entstanden. Diese Machtgefüge stand unter anderem die Stadt Troja gegenüber, die, an der Meerenge Dardanellen gelegen, den Schiffsverkehr ins Schwarze Meer kontrollierte. So romantisch Homers Kriegsgrund auch sein mag, wären doch wirtschaftlich-strategische Gründe wahrscheinlicher gewesen, um eine Armada gegen Troja zu führen. Doch weder archäologische noch historische Quellen sprechen für einen Krieg zwischen der prachtvollen Stadt des Priamos und den Mykenern. Vielmehr zeigten die Ausgrabungen reiche Handelsverbindungen zwischen Troja und dem gesamten östlichen Mittelmeer. Ist Homers Epos also reine Fantasie? Mitnichten. Das Bild, das der Dichter von Troja entwirft, passt mit Abstrichen zu der Anlage, die von den Archäologen als Troja 6 bezeichnet und in der Zeit zwischen 1700 und 1300 vor Christus datiert wird. Die gewaltigen Mauern mit ihren Türmen und Toren entsprechen Homers wehrhaftem Troja. Und selbst die von ihm beschriebene Schwachstelle in der Westmauer, beim Feigenbaum, kann mit dem Rest einer nachgewiesenen älteren, schwächeren Mauer gleichgesetzt werden. Auch so manche Landschaftsbeschreibung Homers kann aufgrund moderner Untersuchungen grob nachvollzogen werden. Doch die Sache hat einen Haken. Das Ende dieser Siedlung kam nicht in Form eines Krieges, sondern eines Erdbebens. Also kein Krieg um Troja? Vielleicht doch, denn die wieder aufgebaute Stadt, Troja 7a, zeigt alle Anzeichen dafür, dass man sich auf unruhige Zeiten eingestellt hat. Zahlreiche Vorratsgefäße innerhalb der nun eng bebauten Befestigung sowie Brunnen und Zisternen sollten offenbar die Versorgung während einer Belagerung sichern. Und dass die Angst vor Feinden nicht unbegründet war, zeigen zahlreiche Spuren eines Kampfes, den die Bewohner eindeutig verloren. Aber Achill und seine Mannen waren nicht die Angreifer, denn auch ihre Welt ging unter. Um 1200 vor Christus zerfällt das Hethiterreich, die Palastkultur Mykenes verschwindet, an der Ostküste des Mittelmeers enden die Handelsniederlassungen, Troja wird zerstört und Ägypten schwer getroffen. Als Ursache gelten die Seevölker, deren Ursprung zwar bis heute ungeklärt, deren Wirkung jedoch überall sichtbar ist. Der Krieg um Troja stellt also keine reine Fiktion dar. Doch er war auch kein regionales Ereignis, sondern umfasste das ganze östliche Mittelmeer. Entdeckung Trojas. Ein Mythos wird real. Sie ist ein Ort voller Geheimnisse. Was verraten archäologische Funde über die untergegangene Stadt im Nordwesten der heutigen Türkei? Von Klaus-Dieter Dollhopf. Seit Heinrich Schliemann am 11. Oktober 1871 seinen Spaten in den Hügel von Hisarlik stieß, haben Generationen von Archäologen versucht, dem Burgberg nahe der Nordwestküste der heutigen Türkei seine Geheimnisse zu entreißen. Die letzten umfangreichen Ausgrabungen liefen von 1988 bis 2014. Heute wissen wir, dass der Platz bereits ab etwa 3000 vor Christus besiedelt war und spätestens 2300 vor Christus befestigt. Wie reich der namenlose Ort war, belegt der Schatz des Priamos, der in dieser Phase, Troja II, datiert. Seinen Höhepunkt erreichte Troja in der Zeit zwischen 1700 und 1300 vor Christus, Troja 6. Eine 10 bis 12 Meter hohe Mauer umfasste eine Burganlage. Vier Stadttore gewährten Zugang, von denen das Südtor eine 3,30 Meter breite gepflasterte Straße besaß. Außerhalb der Burg erstreckte sich eine weitläufige Außensiedlung, deren Größe auf 20 bis 30 Hektar geschätzt wird. Mit etwa 6000 Einwohnern gehörte Troja zu den stattlichen Siedlungen jener Zeit. Archäologische Funde beweisen Handelskontakte nach Griechenland ins Reich der Hethiter, zu dessen Herrschaftsbereich Troja gehörte, und bis nach Ägypten. Um 1300 wurde die Stadt durch ein Erdbeben vernichtet, jedoch bald darauf in bescheidenerer Form wieder aufgebaut, Troja 7a. Statt der einst offenen Plätze innerhalb der Burg drängten sich dort nun kleine, verschachtelte, einfache Gebäude. Notdürftig bestattete Tote im Burgbereich und in den Häusern, Brandspuren und zahlreiche Waffenfunde belegen, dass diese Stadt um etwa 1180 vor Christus durch einen Krieg zerstört wurde. Auch die nachfolgende, bis etwa 1000 vor Christus dauernde Siedlungsphase endete so. Danach folgte lange nichts. Erst um 700 vor Christus, also zu Zeiten Homers, ließen sich griechische Siedler in der Region nieder. Auf dem einstigen Burgareal errichteten sie einen gewaltigen Athene-Tempel, in dem auch Römer seit dem 1. Jahrhundert vor Christus opferten. Als um 500 nach Christus ein erneutes Erdbeben alles in Schutt und Asche legte, deckte die Geschichte das Tuch des Vergessens über den Ort, bis Schliemann es wieder fortriss. Erstes Kapitel: Mythische Heroen. Fährtensuche. Dem Held auf den Fersen. Wohin verschlug es Odysseus auf seinem berühmten Irrfahrt wirklich? Die Forscher überbieten sich mit exotischen Vorschlägen. Von Ulrich Graser. Den Mann nenne mir Muse, beginnt Homers Odyssee, den Viehgewanderten, der 10 Jahre lang durch die Ostsee irrte. oder durch das Mittelmeer oder den Pazifik? Reale Orte der Odyssee gibt es nicht, sagte der Altphilologe Albin Lesky. Homers Story spielt in einem Märchenland, die Irrfahrten auf der Landkarte einzuzeichnen ist Unfug. Diese Haltung herrschte schon in der Antike vor. Odysseus jedenfalls irrt in einer Welt herum, die auch diejenige seines Schöpfers im 8. Jahrhundert vor Christus gewesen ist. Adelige Führer leiten Expeditionen in alle Himmelsrichtungen, gründen Städte im gesamten Mittelmeerraum, auch in Unteritalien und auf Sizilien. Homer, der Wanderdichter, folgt ihnen, prägt sich Gegebenheiten und Abenteuer ein, lässt sie in seine Lieder von Göttern und Helden einfließen. Da scheint es gewagt, Kirkes Insel in Japan zu verorten oder Kalypso auf Kuba zu suchen. Ebenso unwahrscheinlich ist es, dass die Meeresungeheuer Skylla und Charybdis Odysseus bei Feuerland aufgelauert haben und die Sirenen in Südafrika, während das Volk der Phäaken in Norwegen wohnte. Gleichwohl, manche Fährtensucher schicken den Helden rund um die britischen Inseln, nach Island, ins Schwarze Meer oder auf die Halbinsel Sinai. 1938 umrundet Odysseus zum ersten Mal den Globus. Zuletzt legte der fast 90-jährige John Freely eine Theorie über Odysseus' Irrfahrt vor. Allen exotischen Theorien widerspricht der Historiker Armin Wolf kategorisch. Man kann nicht in 7 Tagen aus dem Mittelmeer, Insel des Aiolos, bis nach Norwegen Laistrygonen rudern. Wolf nimmt Homer also richtig ernst. Seine Theorie, so einfach wie bestechend, orientiert sich an nautischen Angaben im Epos, an Windrichtungen, tatsächlichen Strömungsverhältnissen, Reisezeiten. Die legt er als Raster übers Mittelmeer und sucht erst danach mögliche reale Orte. Armin Wolf beschäftigt sich seit 60 Jahren mit Odysseus' geheimnisvoller Route. Er hat sie in inzwischen 3 Auflagen durch zahlreiche Reisen und die Diskussion vieler anderer Routen verfeinert und perfektioniert. Odysseus wird laut Epos an der Spitze der Peloponnes nach Süden abgetrieben. Dorther trugen 9 Tage mich fort, die verderblichen Winde über das fischreiche Meer. Am 10. liefen am Land der Lotusesser wir an. Wolf zufolge lebten die Lotusesser auf der Insel Djerba. Die einäugigen Zyklopen hausten an der Küste des Golfes von Gabes, wo noch heute bewohnbare Höhlen zu finden sind. Von dort verschlägt die Strömung oder besser Poseidons Rache für die Blendung seines menschenfressenden Zyklopensohnes Polyphem die Flotte nach Malta, die Insel des Windgottes Aiolos. Fast schon zu Hause angekommen, treibt der Ostwind Odysseus zurück nach Malta. Und von dort an die Südwestspitze Siziliens, wo die Laistrygonen alle Schiffe bis auf eines zerstören. Odysseus rettet sich nordwärts auf die Insel Ustica zu Kirke. Nach 1 Jahr entlässt sie ihn gen Heimat nach Osten, aber zuvor muss er den Eingang des Hades aufsuchen, in einer Schlucht an der Nordküste Siziliens nahe Palermo. Von hier will er durch die Straße von Messina zwischen Sizilien und Süditalien schleunigst nach Hause. Unterwegs schlagen ihn die Sirenen in Bann. Am Felsen der Skylla in Kalabrien brechen sich die Meereswellen mit Getöse, während gegenüber Charybdis vor Sizilien einen tödlichen Strudel erzeugt. Tatsächlich ist es die einzige Stelle des Mittelmeers mit spürbarem Tidenhub. Auf einer Insel vor dem heutigen Messina, ist es die jetzige Hafenmole? Erholt sich die Reisegesellschaft unfreiwillig wochenlang, weil der heiße Wind Scirocco keine Fahrt nach Süden zulässt. Da töten die Gefährten, gen Odysseus Geheiß, die weidenden Rinder des Helios. Dieser beschwert sich bei Zeus und der schickt einen todbringenden Blitz. Odysseus Schiff sinkt, nur er selbst überlebt und treibt an Trümmer geklammert zurück gen Norden. Es verschlägt ihn zur Zauberin Kalypso, auf eine der liparischen Inseln. Als er nach 7 Jahren weiterziehen darf, schlägt Poseidon erneut zu, zerschmettert das Floß. Odysseus wird an der kalabrischen Westküste angespült, Italiens schmalster Stelle. In der Burg der Phäaken, von wo man sowohl das Tyrrhenische als auch das Ionische Meer sehen kann, wird der Held aufgepäppelt. Und dann von der Ostküste aus endlich heim nach Ithaka gebracht. 4.250 Kilometer hat er demnach seit Troja zurückgelegt. Zweites Kapitel: Historische Herrscher. Ägypten, zwei Namen und viele Geheimnisse. Nofretete und Tutanchamun sind berühmt wie kaum andere Herrscher am Nil. Absehbar war das nicht. Sie wurden verdammt und vergessen, bis zu ihrer Wiederentdeckung. Die Schöne und der Jüngling. Von Frauke Scholl. Es sind unruhige Zeiten am Nil. Revolution von oben, Götterdämmerung und Rollback. Im Ägypten des 14. Jahrhunderts vor Christus herrscht ein unheiliges Chaos. Mit dabei eine Schönheit, ein Ketzerpharao, kämpfende Titanen und ein tragischer Königssohn. Das Finale der 18. Dynastie nach knapp 250 Jahren Herrschaft hat das Zeug zur Heldensaga der späten Bronzezeit. Zwei Protagonisten machen das Rennen. Sie sind weder übermächtig noch siegreich, aber am Ende unsterblich. Nofretete und Tutanchamun, die Schöne und der Jüngling, erst verdammt, dann Legenden. Und voller Rätsel. Man wird keine zwei finden, die sich über diese Epoche einig sind, sagt der Archäologe Nicholas Reeves 2012. Die Forschung streitet um Nofretete und ihre Zeit, um Ehemann Echnaton und Stiefsohn Tutanchamun. Zwar hinterließen sie Fährten, Inschriften, Kunstgräber, wie diese aber zu lesen sind, ist kontrovers, zumal die Nachfolger die Spuren der Skandalfamilie weitgehend tilgten, aber eben nicht alle. Da ist die berühmte Büste der Nofretete, eine Ikone mit schlankem Hals, perfektem Gesicht und blauer Krone. Als sie 1912 vom deutschen Ägyptologen Ludwig Borchert ausgegraben und nach Berlin gebracht wird, erwacht das Interesse an der Königin, deren Name Programm ist. Die Schöne ist gekommen. Ihre geheimnisvolle Epoche rückt in den Fokus. Erst recht, als der Brite Howard Carter 10 Jahre später das spektakuläre Grab Tutanchamuns inklusive Totenmaske entdeckt. Die nächste Ikone, ein Herrscherantlitz in Gold und Blau. Auch er beflügelt die Rekonstruktion des Familiendramas, das bei Nofretete beginnt. Die rätselhafte Schöne aus Ägyptens Oberschicht. Ihre Herkunft ist, wie vieles, nicht sicher. Heiratet er wohl um 1350 vor Christus den Thronerben, der das Chaos entfacht. Nach Amenophis III., unter dem das Großreich glänzt, stellt Nofretetes Ehemann Amenophis IV. Alles auf den Kopf. Der Revolutionär tauscht Ägyptens viele Götter gegen einen, kehrt Amun und Co. den Rücken und erlaubt nur noch Aton, den Gott in der Sonnenscheibe. Er verlässt die Hauptstadt Theben, baut das neue Zentrum Achet-Aton, das später Amarna heißt. Aus Amenophis, Amun ist zufrieden, wird Echnaton, der Aton dient. Sein Monotheismus, es ist der erste der Welt, verändert Herrschaft, Verwaltung, Kunst. Mittendrin das Herrscherpaar als göttliche Mittler im Kult der Sonne. Das Volk darf nur noch sie anbeten, nicht Gott direkt. Das geht nicht nur den mächtigen Amun-Priestern zu weit, von denen sich der Rebell Echnaton wohl befreien wollte. Ägypten ist in Aufruhr, während Feinde wie die Hethiter aus Kleinasien begehrlich zusehen. Auch Nofretete steht für Echnatons Kurs. Seine Hauptfrau bekommt 6 Töchter und regiert mit. Nicht nur Titel zeigen ihre Stellung, sagt Ägyptologe Hermann Schlögel. In Bildern an Tempel und Grabwänden tauchen Nofretete in Positionen auf, die bisher nur einem Herrscher zugestanden wurden. Beim Kampf, beim Kult. Ein Hausaltar aus Amarna zeigt sie beim Frühstück mit der Familie. Der neue Amarna-Kunststil ist ungewöhnlich natürlich, wobei Nofretete und nicht Echnaton auf dem Herrscherthron sitzt. Die Königin scheint schon früh auf der gleichen Stufe mit dem Pharao zu stehen, folgert Schlögel, für den sie eine herausragende Frauenfigur der Geschichte ist. Andere halten sie nur für posthum bedeutend, wegen der Büste. Jedenfalls finden sich aus ihrer Zeit Huldigungen an die große Königsgemahlin, die Aton liebt, die Herrin Unter- und Oberägyptens. Sie lebe für immer und ewig. Nofretete ist Herrscherin, Priesterin, Göttin und plötzlich verschwunden. Sie stirbt einige Jahre vor Echnaton, heißt es lange, weil Quellen aus dessen letzten Jahren fehlen. Der Ketzerkönig stirbt im 17. Regierungsjahr um 1336 vor Christus. Erst 2012 finden Forscher eine Inschrift zu Nofretete aus dem 16. Jahr. Hat sie ihren Mann doch überlebt? Und das Reich sogar kurz allein regiert, wie einst Hatschepsut? Nein, sagen Historiker, die Echnatons Nachfolger Semenchkari für einen Mann halten, der eine Tochter Echnatons und Nofretetes heiratete. Doch, sagen Forscher, die in Semenchkari Nofretete unter anderem Namen sehen. Gesichert ist nichts. Das Grab der Herrscherin bleibt unentdeckt. Reeves vermutet es in einer versteckten Kammer bei Tutanchamun. Ebenso ihre Mumie. Wenngleich einige diese für gefunden halten. Die Rätsel dauern an. Das gilt auch für den Jungen, der in all der Wirrnis das Ruder übernimmt, kaum 9 Jahre alt. Tutanchaton, erst später Tutanchamun, das Kind auf dem Thron, das sich mühte, alles wieder gut zu machen. Seine Geschichte sei wie ein Theaterstück, an dessen Ende noch geschrieben wird, findet der Ägyptologe Zahi Hawass. Strittig ist etwa Tutanchamuns Stammbaum. Nach Erbgutanalysen seiner Mumie sehen es Forscher wie Hawass als erwiesen an, dass Echnaton der Vater, Nofretete aber nicht die Mutter, sondern Stiefmutter gewesen ist. Als Mutter gilt die einst im Tal der Könige gefundene Younger Lady wohl eine Schwester Echnatons. Gegenstimmen wie Schlögel halten die unbekannte Lady indes für Nofretete, also doch für die Mutter, oder sie ziehen ganz andere Schlüsse. Es bleibt kompliziert. Das mag sich auch Tutanchaton denken, als er um 1332 vor Christus den Thron besteigt und Ägypten zurück zum alten Glauben führt. Das lebende Abbild des Aton, gewahr der Unruhe im Land, gibt das Zentrum Achet-Aton auf, öffnet Thebens Tempel, lässt Amun im Kampf der Götter wieder über Aton siegen und benennt sich um in Tutanchamun, royale Rolle rückwärts. An seiner Seite stehen Ehefrau und Halbschwester Anche Senamun und mächtige Männer wie Eje und Haremhab, die ihn beerben werden. Seine Restauration, wie ein Dekret aus Karnak zeigt, soll einen Schlussstrich ziehen unter die Echnaton-Ära mit all den vergessenen Göttern und Tempeln im Zustande des Untergangs. Doch Aton bleibt sichtbar, auch der neue natürliche Stil. Ein Relief zeigt den jungen König auf einem Stock gestützt, daneben seine Frau in inniger Geste. Der Inzest der Eltern zum Zweck des Machterhalts hinterlässt Spuren, wie Forscher später entschlüsseln. Mit Klumpfuß, Skoliose, Malaria und mehr ist Tutanchamun eher ein hinkender Teenie als ein Held. Nicht die beste Statur für den Erneuerer eines geschwächten Reichs. Sein Ende kommt früh. Kaum 19 Jahre alt stirbt Tutanchamun unerwartet, vielleicht an den Folgen eines Unfalls oder der Malaria. Er wird eilig bestattet, sein Grab verschüttet, während die Nachfolger ihn und seine Ära verdammen. Eine Ironie, sagt Ägyptologe Hawass, gerade der Versuch, sein Andenken zu tilgen, macht Tutanchamun unsterblich. Mit seinem Tod um 1323 vor Christus enden die Rätsel nicht. Kurz danach taucht beim Großkönig der Hethiter, Supi Luliuma, die Botschaft einer ägyptischen Königin auf. Mein Gemahl ist tot, heißt es auf der Tontafel, und ich habe keinen Sohn. Die Namenlose bittet um einen Hethiter-Prinzen als neuen Gemahl. Ein Friedensangebot? Eine Intrige? Jene wittert der Großkönig, schickt aber einen Sohn, der auf dem Weg umkommt. Es folgen Rache-Scharmützel, eine diplomatische Krise. Hat Tutanchamuns Witwe die Botschaft geschickt? Vermutlich. Auch andere Namen kursieren, sogar Nofretete, weil der genaue Zeitablauf unsicher ist. Jedenfalls kommt es anders. Den Thron besteigt der Hofbeamte Eje, dann Haremhab und um 1292 tritt Ramses I. auf den Plan. Er begründet die 19. Dynastie und führt Ägypten zu neuer Macht. Anders als die Hethiter entgeht das Nilreich dem Zerfall am Ende der Bronzezeit. Tutanchamun und Nofretete werden ausgelöscht, aber nur bis 3200 Jahre später eine Büste und ein Grab auftauchen und der Ruhm beginnt. Schlacht bei Kadesh. Ramses muss es richten. Im Jahr 1274 vor Christus stehen sich Ägypter und Hethiter in Syrien gegenüber. Ein schwelender Konflikt geht in die heiße Phase. Er endet mit dem ersten bekannten Friedensvertrag der Geschichte. Von Christoph Kuitka. Als seine Wächter die gefangenen Spione ins Lager bringen, spürt Ramses II., dass er heute siegreich sein wird. Der ägyptische Pharao hat seine Truppen nach Syrien geführt, um die Hethiter von dort zu vertreiben. Die beiden Beduinenkundschafter, die seine Männer aufgegriffen haben, kommen ihm da gerade recht. Unter der Folter verraten sie schnell, was sie wissen. Das Heer der Hethiter, so stoßen sie schmerzgepresst hervor, habe die nahe Stadt Kadesh noch nicht erreicht. Sofort befiehlt der Pharao seiner nach dem Sonnengott genannten Re-Division den Marsch auf die Stadt. Er selbst führt eine andere Division über den Fluss Orontes und schlägt sein Feldlager im Nordosten der Stadt auf. So entgeht ihm, dass er fast ein Viertel seiner Armee auf der anderen Seite der Mauern ins Verderben geschickt hat. Im Gegenlicht erhebt sich die stark befestigte Stadt Kadesh vor den anrückenden Kolonnen. Erst spät bemerken die ägyptischen Soldaten die im Schatten der Stadtmauer versteckten Truppen der Hethiter. Zu spät. Die Spione hatten sich absichtlich erwischen lassen und falsche Informationen gestreut. Im Rücken der Ägypter rollen bereits die hethitischen Streitwagen heran. Die List geht auf. Nur wenige Soldaten der Re-Division können fliehen und sich zu Ramses II. Durchschlagen. Um in Syrien Fuß zu fassen, haben die Hethiter zuvor ein anderes Imperium in den Staub getreten. Dass der Mitanni, die Anfang des 14. Jahrhunderts vor Christus in Teilen Syriens die Assyrer verdrängt hatten, dann aber von einem Bürgerkrieg geschwächt wurden. In Mitanni herrscht nun ein Vasall der Hethiter. So brauchen diese keine Armee zu stationieren. Anderswo schließen sie kluge Verträge. Nominell bleibt so etwa die Hafenstadt Ugarit ein unabhängiges Königreich, während sie faktisch der Kontrolle der Hethiter untersteht. Auch strategische Heiratspolitik ist ein beliebtes Instrument. Zeitweise sind im alten Orient nahezu alle Herrscherhäuser miteinander verschwägert. So behalten die Hethiter die Kontrolle, ohne direkte Konflikte zu riskieren. Nur an militärisch besonders wichtige oder symbolträchtige Orte, wie die Festung Karkemisch oder die alte Königstadt Halab, heute Aleppo, begeben sich Hethiterprinzen als Statthalter. Und doch ruft das Reich mit seiner Expansion gen Süden einen nicht zu unterschätzenden Gegner auf den Plan. Die Ägypter strecken seit Pharao Thutmosis III. Im 15. Jahrhundert vor Christus ihre starken Arme nach Südwestsyrien aus, dem biblischen Kanaan. Keine der beiden Seiten will zunächst den offenen Kampf riskieren. Epidemien, Rebellionen und Überfälle an den anderen Grenzen der Reiche binden Ressourcen und Aufmerksamkeit. Ganz in Vergessenheit gerät der Konflikt zwischen Ägyptern und Hethitern jedoch nicht. 200 Jahre lang belauern die Rivalen einander. Erst dann kommt es unter dem Hethiterkönig Muwatalli II. Und dem ägyptischen Pharao Ramses II. Bei Kadesh am Fluss Orontes zum Showdown. Dort stehen sich in einer der größten Schlachten der Vorantike Zehntausende Soldaten gegenüber. Bis zu 40.000 Soldaten hat der Pharao aufgeboten, um die Hethiter aus Syrien nach Anatolien zurückzudrängen. Muwatalli II. Befehligt nicht nur seine Hethiter, sondern eine bunte Allianz aus Feinden der Ägypter. Seine Vasallenfürsten aus Kleinkönigreichen und mächtigen Städten haben Kontingente geschickt. Beide Seiten setzen auf Infanterietruppen mit Hiebwaffen, meist hergestellt aus der bewährten Bronze, allerdings auch aus einem recht neuen Metall, gehärtetem Eisen. Außerdem führen die beiden Heerführer tausende Streitwagen ins Feld. Die Ägypter setzen auf wendige Modelle zwischen zwei Soldaten. Die wuchtigeren Wagen der Hethiter sind mit je drei Kriegern bemannt. Die Schlacht tobt tagelang. Nach ihrem erfolgreichen Hinterhalt sind die Hethiter dem Sieg nahe. Da fasst sich Ramses II. Ein Herz, stößt ein Gebet an den Gott Amun aus und führt seine Truppen persönlich in die Schlacht. Mit durchschlagendem Erfolg, wie er in Hieroglyphen niederschreiben lässt. Alles, was ich tat, gelang. Die 2500 Wagen, in deren Mitte ich mich befand, nahmen vor meinem Pferd Reißaus. Ich tötete von ihnen so viele, wie ich töten wollte. Die Hethiter fliehen in Panik durch den Orontes, viele ertrinken. Nach dem wundersamen Eingreifen des Pharaos herrscht auf dem Schlachtfeld ein Patt. Beide Seiten feiern ihren vermeintlichen Sieg. Die Schlacht ist vor allem in ägyptischen Quellen überliefert, die naturgemäß Ramses II. Preisen. Tatsächlich bleiben die umstrittenen Gebiete in Nord- und Westsyrien aber zunächst in hethitischer Hand. Ägypten kann seinen Einfluss nicht ausweiten und die Vasallen des Pharaos in Syrien stellen, ermutigt durch den Erfolg der Hethiter bei Kadesh, teilweise ihre Tributzahlungen ein. In seinen darauffolgenden Feldzügen hat Ramses II. Allerdings das Kriegsglück stets auf seiner Seite. Weitere Vorstöße nach Syrien lösen keine Konfrontationen mit den Hethitern aus, im Gegenteil. 15 Jahre nach der Schlacht bei Kadesh herrscht ein neuer Großkönig über die Hethiter, der mit Ramses II. Frieden schließt. Denn mit den Assyrern steht schon der nächste gemeinsame Feind parat, der Ansprüche in der Region anmeldet. Der Friedensvertrag sorgt vor diesem Hintergrund im Jahr 1259 vor Christus für geordnete Verhältnisse. Der Vertrag gilt als das erste überlieferte gemeinsame Friedensabkommen der Weltgeschichte. Das 1906 gefundene Dokument in Keilschrift auf Ton wird deswegen als Friedenssymbol in Form einer vergrößerten Replik im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York ausgestellt. In ägyptischen Hieroglyphen ist es unter anderem am Tempel von Karnak zu sehen. Wie aber entwickelt sich die Lage vor Ort? Nur kurze Zeit nach dem Abkommen geht das Hethiterreich unter. Trotzdem können die Pharaonen nicht bedeutend an Einfluss gewinnen. Statt eines großen Herrschers haben in der Region nun wieder Kleinkönige und Stadtstaaten das Sagen. Tatsächlich sind es letztlich die Assyrer, die das umstrittene Gebiet in Syrien erneut zum Teil eines mächtigen Imperiums zwischen Mesopotamien, Anatolien und Ägypten machen. Allerdings erst hunderte Jahre nach der Schlacht von Kadesh. Die Hethiter, ein Volk im Dunkeln. Lange sind sie nur ein Name in der Bibel, erst die neuzeitliche Forschung entdeckt sie wieder. Von Christoph Koitka. Bereits die Griechen und Römer der klassischen Antike wussten nichts mehr von den Hethitern. Bevor neuzeitliche Gelehrte ägyptische und altorientalische Quellen auswerteten, war dieses Volk nur noch aus der Bibel namentlich bekannt. Die Archäologie hat es teilweise aus dem Dunkel der Geschichte herausgeholt. Wie für den alten Orient typisch, waren die Hethiter stark von den sie umgebenden Mächten beeinflusst. Auch deshalb wurden ihre Monumente von der frühen Forschung oft anderen Reichen zugeschrieben, mit denen sie kulturelle, aber auch kriegerische Kontakte pflegten. Ihre Feldzüge führten sie bis nach Syrien und Babylon. Hethitische Gesandte und Händler sind bis in die westliche Ägäis bezeugt. Historisch belegt sind die Hethiter ab etwa 1650 vor Christus. Ab da residierten ihre Herrscher in der alten Handelsstadt Hattusha im heutigen Anatolien. Die 1834 entdeckten Ruinen werden ausgegraben, seit 1986 sind sie UNESCO-Weltkulturerbe. Mehrere Dutzend Tempel, die Königsburg und der Befestigungswall sind schon freigelegt, erbaut aus monumentalen Steinquadern und Fachwerk. Tontafeln aus der Blütezeit zwischen 1400 und 1200 vor Christus geben Einblicke in Politik, Verwaltung und Religion. Hattusha wurde von seinen Bewohnern geräumt und verlassen, bevor es fast vollständig niederbrannte. Was im frühen 12. Jahrhundert vor Christus den schnellen Untergang des großen Hethiterreichs und der anderen Hochkulturen herbeigeführt hat, ist umstritten. Neben den permanenten Angriffen der Kaschkäer, die den Hethitern bereits seit 200 Jahren zusetzten, werden die so berüchtigten wie geheimnisvollen Seevölker als möglicher Faktor gesehen. Zudem werden innere Unruhen, Seuchen und Hungersnöte als Gründe für das Ende der hethitischen Kultur diskutiert. Drittes Kapitel: Untergang. Austausch von Waren und Wissen. Die erste Globalisierung. Vor 3300 Jahren sank nahe der heutigen Türkei ein reich beladenes Handelsschiff. Seine Fracht und weitere spektakuläre Funde zeigen, Griechenland, Ägypten und der vordere Orient waren eng vernetzt. Von Svenja Muche. Ein Vermögen gleitet da hinab, Kostbarkeiten aus aller Welt. Säuberlich gestapelt oder in Amphoren versiegelt, lagern sie im Bauch dieses Frachtschiffes, das um 1300 vor Christus dem Grund des Mittelmeeres entgegensinkt. Ebenholz aus dem afrikanischen Nubien ist darunter, zyprische Keramik, farbige Glasbarren wohl aus Mesopotamien und Ägypten, dazu Nilpferdzähne, Wein, Feigen und Koriander, Purpurstoff und Goldschmuck, vor allem aber tonnenweise Kupfer und Zinn, die Zutaten für Bronze, das Wundermaterial der Zeit. Alles, was der bronzezeitlichen Markt an Begehrenswertem zu bieten hat, alles verloren. Warum der Frachtsegler vor dem Kap Uluburun im Südwesten der späteren Türkei sinkt, ist ungewiss. Möglich ist, dass ein Sturm ihn kentern ließ. Sicher ist, sein Untergang wird zum Glücksfall für die Nachwelt. Ihr gewährt sein gefüllter Laderaum einen einmaligen Einblick in den Warenverkehr der späten Bronzezeit. Denn niemals zuvor wurde so viel über so weite Strecken transportiert wie in den Jahrhunderten nach 1500 vor Christus. Kauffahrer kreuzen zu jener Zeit im Mittelmeer und entlang der Flüsse. Karawanen ziehen durch Wüsten und über Bergpässe. Sie nutzen ein weites Geflecht von Handelsrouten, über das sich neben Waren auch Wissen verbreitet. Das Netz verbindet Staaten, die diplomatische Kontakte pflegen und Konflikte wohl auch mit Wirtschaftssanktionen austragen. Es war ein erstes globalisiertes Zeitalter, in dem das Schiff von Uluburun in See stach, beladen mit Gütern aus mindestens 7 Ländern. Der Frachter legte vermutlich in Ägypten ab, segelte von dort in nordöstlicher Richtung entlang der Küste und weiter über Zypern nach Westen. Das Ziel des Seglers mag im Ägäischen Meer zwischen dem heutigen Griechenland und der Türkei gelegen haben. Das Mengenverhältnis des geladenen Zins und Kupfers entspricht etwa jenem, wie es bei der Bronzeherstellung verwendet wird. Ihr ungeheurer Wert lässt manche Historiker vermuten, dass diese Fracht aus der Schatzkammer eines Herrschers stammte. Ein ägyptischer Pharao könnte das Schiff in die Ägäis gesandt haben, um dort mit Hilfe der Gaben einen Fürsten für eine Allianz zu gewinnen. In der späten Bronzezeit existierte eine rege Geschenkediplomatie. Briefe zwischen Pharaonen und zyprischen oder hethitischen Fürsten am Könige Babylons oder Assyriens sind als Abschriften auf Tontafeln erhalten. Sie erwähnen vielfach Präsente. Die Herrscher fordern die Geschenke ein oder listen penibel auf, was sie ihren Gesandten mitgegeben haben. Gold und Silber etwa, Leinengewebe, Spiegel und Ebenholzkästen vom Pharao für den babylonischen König. Am fremden Hof warten die Gesandten auf die offizielle Antwort und hören sich dabei inoffiziell für ihre Dienstherren nach Neuigkeiten um. So erfährt der Hethiterkönig im anatolischen Hochland vielleicht von dem Arzt am babylonischen Hof, dessen Dienste er schließlich anfordert. Experten sind international gefragt und werden zwischen Residenzen herumgereicht. Pharao Thutmosis III. Etwa holt bereits um 1477 vor Christus minoische Künstler aus Kreta an den Nil, die einen seiner Paläste mit der für Ägypten neuartigen Freskotechnik verzieren. Zuvor aber müssen die Fachleute und herrschaftlichen Gesandten eine gefahrvolle Reise überstehen. An Land- und Seewegen lauern Räuber, Stürme bringen Schiffe zum Kentern oder werfen sie gegen Riffe. Vor Uluburun liegt nicht das einzige bronzezeitliche Wrack, das die Zeiten überdauern wird. Wer das Risiko einer weiten Reise eingehen muss, der besteigt oft die Frachter von Kaufleuten. Viel reisende Händler dienen auch als Kuriere der Mächtigen, befördern für sie Botschaften an Vasallen oder andere Monarchen. Am östlichen Mittelmeer sind Könige und Pharaonen ohnehin die obersten Handelsherren. Sie bestimmen, wer was ein- oder ausführen darf, und sie lassen sich an den Geschäften beteiligen. Einen Teil der Ware müssen die Händler als Steuern abliefern. Manche Kaufleute allerdings erhalten eine Steuerbefreiung, vielleicht wegen guter Beziehungen zum Herrscherhaus. So wie der wohlhabende Händler Sinaranu, der dem König von Ugarit um 1260 vor Christus die Abgabe auf seine Schiffsladungen aus Kreta erlässt. Sinaranu importiert unter anderem Olivenöl und Bier. Seine Heimat, Ugarit, ein Stadtstaat an der Küste des heutigen Syriens, ist eines der bedeutendsten Handelszentren der späteren Bronzezeit, Knotenpunkt in einem Handelsnetz, das sich vom Nil im Süden über den Hindukusch im Osten bis zur Ostsee und Britannien im Norden spannt. Im Hafen von Ugarit entladen Arbeiter neben Bier und Olivenöl aus Kreta auch Getreide oder Gold aus Ägypten, Keramik von der griechischen Peloponnes oder Kupfer aus Zypern. Karawanen tragen Zinn über tausende Kilometer von Minen im Hindukusch bis zur Mittelmeerküste. Neue Forschungen weisen darauf hin, dass das Metall sogar aus dem mehr als 3000 Kilometer entfernten Südbritannien kommt. Vor ihrer Rückreise decken Karawanenführer sich in Ugarit mit frischem Proviant ein. Manche ruhen sich einige Tage aus, besuchen etwa die Tavernen der Stadt. Dort sitzen sie vielleicht neben zyprischen Seefahrern, die ungünstige Winde in Ugarit festhalten, oder neben Händlern aus Ägypten, die über Kornpreise debattieren. In Ugarit begegnen sich Menschen und Kulturen. Die Stadt wird so auch zum Umschlagplatz für Ideen und Informationen, wie viele andere Stationen entlang der Handelswege. Die Welt der späten Bronzezeit ist in Bewegung und sie ist auf ständigen Austausch angewiesen. Ugarit etwa braucht regelmäßig Getreide, unter anderem aus Ägypten, denn im Hinterland des Stadtstaats gedeiht nicht genug Korn. Und in vielen Regionen, etwa in der Ägäis, könnten Handwerker ohne den Import von Zinn und Kupfer keine Bronze fertigen. Der Fernhandel ermöglicht hier erst eine Bronzezeit. So bedeutend ist der globale Güterverkehr, dass Herrscher seine Unterbrechung offenbar bereits als politische Mittel nutzen. Produkte aus dem Hethiterreich finden sich jedenfalls auf zahlreichen Märkten am östlichen Mittelmeer, kaum jedoch in der Ägäis. Zugleich erreichen nur vereinzelt griechische Waren das Zentrum des Hethiterreichs. Führte ein Konflikt zwischen Hethitern und griechischen Mykenern zu einem frühen Handelsembargo? Vielleicht also leiden schon vor mehr als 3000 Jahren Menschen unter Wirtschaftssanktionen, sind Staaten für die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln auf Importe angewiesen. Durch Einfuhr können sie aber auch Engpässe bei Missernten überbrücken. Geschäftstüchtige bringen es zu Wohlstand und Fachleute finden auch im Ausland Beschäftigung. Bereits die Menschen der späten Bronzezeit, so scheint es, erleben die Möglichkeiten und zugleich die Kehrseiten einer vernetzten Welt. Rätselhafter Zivilisationscrash. Der große Kollaps. Warum brechen um 1200 vor Christus die Hochkulturen rund um das Mittelmeer zusammen? Ägypten hält sich gerade noch, die Hethiter verschwinden völlig und auch die mykenischen Staaten gehen unter. Von Saskia Kerschbaum. Das Ende der Bronzezeit ist so verheerend und allumfassend, dass es bei der heutigen Forschung noch immer Staunen erregt. Zahlreiche Theorien ranken sich um den ersten Untergang der Zivilisation, wie der Washingtoner Geschichtsprofessor Eric H. Klein in seinem Buch 1177 vor Christus die epochalen Ereignisse benennt. Ob barbarische Seevölker, Vulkanausbruch, Klimawandel oder Völkerwanderung, die Suche nach den Ursachen ist bis jetzt nicht abgeschlossen und gibt den Forschern immer neue Rätsel auf. Die schriftlichen Informationen sind spärlich, aber eindrücklich. Ich, Ramses III., schütze Ägypten, indem ich die Seevölker abwehre. Die Fremden verließen ihre Inseln. Im Kampfgewühl waren die Länder auf einen Schlag verloren und zerstreut. Kein Land hielt ihren Armeen stand. So beschreibt der Pharao an seinem Totentempel in Medinet Habu jenes Ereignis im Jahr 1177 vor Christus, das von den Historikern später der Seevölkersturm genannt wurde. Im 19. Jahrhundert begannen die Forscher, einen Schuldigen für den Untergang der einstmals blühenden Hochkulturen in Griechenland und Kleinasien zu suchen und glaubten bald, diesen in den Feinden von Ramses III. Gefunden zu haben. Die Seevölker mussten es gewesen sein, die mit ihren Schiffen die reichen Städte jener Zeit wie Troja, Mykene und Ugarit überfielen und dem Erdboden gleichmachten. Zu den Seevölkern, einem Zusammenschluss verschiedener Völker, zählte man in der frühen Forschung auch die Dorer, Vorfahren der Griechen aus dem dalmatischen Raum, deren Dialekt man vor allem auf der griechischen Halbinsel Peloponnes sprach. Der Geoarchäologe Eberhard Zanger vermutet gar, Die Seevölker seien die Verbündeten von Troja gewesen und hätten nach dem Trojanischen Krieg ihr Heil in der Flucht gesucht. Doch konnten verschiedene Stämme, die bis heute nicht wirklich zu identifizieren sind und von denen wir keine archäologischen Spuren entdeckt haben, Chaos im ganzen Mittelmeerraum verbreiten? In Mykene trafen die Seevölker womöglich auf bereits geschwächte Palastzentren. Die österreichische Archäologin Sigrid Deger-Jalkotzi vermutet wirtschaftliche Aspekte durch die übermäßige Ausbeutung von Grund und Boden, die zu einem Niedergang des Handels führten. Die hochspezialisierten Städte gelangten so nicht mehr an dringend benötigte Rohstoffe. Aufstände und Palastrevolutionen seien die Folge gewesen, die zu einer Schwächung des gesamten Systems führten. Aber konnte dies gleichzeitig an vielen verschiedenen Orten geschehen sein? Und wie passt der zeitgleiche Untergang des Hethiterreiches dazu, ein Reich, das völlig anders strukturiert war als die mykenischen Staaten und von dem wir mangels Überlieferungen weitaus weniger wissen? Eric H. Klein vermutet denn auch eine andere Ursache. Eine Serie von Erdbeben und längeren Dürreperioden hätten die Reiche des Ostens destabilisiert und den lebensnotwendigen Handel mit Luxus- und Gebrauchsgütern beinahe zum Erliegen gebracht. Doch fehlt auch dafür noch ein endgültiger Beweis. Insgesamt dominiert heute ein eher multikausaler Ansatz. Noch nie hatte es einen solch flächendeckenden Niedergang gegeben, der nur mit einer These erklärbar ist. Wahrscheinlich war es genau die Kombination von Krisenfaktoren, von denen jeder einzelne bereits katastrophale Folgen haben konnte, die zu dem Untergang der Hochkulturen führte. Was aber kam danach? Ägypten immerhin erlebte keinen kompletten Niedergang. So blieb etwa die Schriftkultur erhalten, der wir die Informationen über die großen historisch verortbaren Pharaonen verdanken. Die Zeit zwischen 1200 und 800 vor Christus wird traditionell als die dunklen Jahrhunderte bezeichnet. Die Veränderungen auf dem Festland und auf den Inseln zu jener Zeit sind groß und deuten auf einen zivilisatorischen Niedergang hin. Die Schriftkultur zum Beispiel verschwand für 400 Jahre völlig, weshalb für die nachfolgenden Generationen die Herrscher der Bronzezeit zu Sagen gestalten wurden, zu Heroen. Die meisten großen Palastzentren blieben von da an gänzlich unbewohnt, scheint zu einem großen Bevölkerungsrückgang gekommen zu sein. Der Fernhandel brach zusammen. Hochwertiger Schmuck aus Glas und Keramik wurde gar nicht mehr gefertigt, Goldschmuck nur auf niedrigem Niveau. Die Bezeichnungen für hochspezialisierte Fachkräfte auf dem mykenischen Schrifttäfelchen kennen wir heute nicht mehr. Ihre Berufe gingen mit den Palästen unter. Das Griechenland des 12. Jahrhunderts vor Christus wirkt zunächst wie schlagartig in die Steinzeit zurückgefallen. Dennoch lassen sich Spuren von Kontinuität, ja sogar Innovation wahrnehmen. Neue archäologische Forschungen haben gezeigt, dass die mykenische Kultur mindestens 150 Jahre nach dem Untergang der Paläste fortgedauert hat. Mykenische Keramik wurde weiterhin produziert, lokal sogar weiterentwickelt. Bronze- und Eisenschmiedekunst erreichte ein nie dagewesenes Niveau. Auch eine neue, aristokratische Oberschicht zeichnete sich dort ab. Bei Lefkandi auf der Insel Euböa muss ein reicher Mann gelebt haben, denn er und seine Frau wurden fürstlich bestattet. In seinem 45 Meter langen Grabgebäude befanden sich ein Schwert aus dem neuen und wertvollen Material Eisen, sowie Goldschmuck, Keramik und Elfenbein aus Ägypten und dem vorderen Orient. Der Fürst von Lefkandi musste also unter anderem durch Handel zum Wohlstand gekommen sein. Zu seiner Zeit eine absolute Ausnahme. Der Handel war schließlich auch eine der Triebfedern, die die dunklen Jahrhunderte enden ließ. Mitte des 19. Jahrhunderts vor Christus übernahmen die Griechen das Alphabet von den Phöniziern. Handelsstationen auf Zypern und in Syrien waren internationale Drehpunkte, wo Waren und Ideen ausgetauscht wurden. Schon im 8. Jahrhundert vor Christus begann in Griechenland schließlich die Kolonisation, die Besiedlung des Mittelmeers, die bereits gefestigte Vorstellungen von Gesellschaft und Stadtstaat verbreitete. Zur selben Zeit begann Homer mit der Niederschrift seiner Vorstellung vom Beginn der dunklen Jahrhunderte, Romantisch und voll edler Krieger, wie in Homers Gesängen dargestellt, sind diese Tage aber sicher nicht gewesen. Sie müssen von Armut, Unsicherheit, gewaltsamen Unruhen und ständiger Bedrohung geprägt gewesen sein. Wahrlich, dunkle Jahrhunderte. Interview. Mitteleuropäer reisten nach Ägypten und in den vorderen Orient. Die Welt im zweiten Jahrtausend vor Christus war globaler, als man heute denken mag. Das bronzezeitliche Netzwerk verband nicht nur die Hochkulturen, sondern reichte auch ins jetzige Deutschland, wie Sachsen-Anhalts Landesarchäologe Harald Meller darlegt. Interview von Christian Pantle. Herr Professor Meller, Sie präsentieren in Ihrem neuen Buch eine Reihe von Belegen für die Globalisierung in der Bronzezeit, wie etwa 3400 Jahre alte Klappstühle in Nordeuropa mit ägyptischem Design. Wie kam das Wissen von dort in unsere Breiten? Wir gehen davon aus, dass einzelne Menschen das Wissen vom östlichen Mittelmeer hierher brachten. Und dass es zwischen 2100 und 1000 vor Christus einen relativ regelmäßigen Austausch gab, schon deswegen, weil der vordere Orient und Ägypten nicht über Zinn verfügten, das sie für die Bronze benötigten. Woher beziehen die dortigen Reiche den begehrten Rohstoff? Es gab zwei Wege, ihn zu importieren, aus Mittelasien oder aus Mitteleuropa. Durch Schiffswracks ist nachgewiesen, dass Zinn aus Mitteleuropa eine erhebliche Rolle spielte. Es musste also einen massiven Austausch geben, den wir auch vereinzelt in Funden sehen, allerdings nicht so massiv, wie wir erwartet hätten. Was hätten Sie erwartet? Es gelangten riesige Mengen, Tonnen an Zinn aus Südengland in den östlichen Mittelmeerraum. Aber es finden sich keine entsprechend großen Mengen an Gütern, die im Gegenzug nach Norden gelangten. Was wir durch die Funde immerhin sehen, sind eindeutige Belege für Kontakte. Es ist klar, dass Menschen aus Mittel- und Nordeuropa sowie dem Süden Englands nach Mykene und nach Kreta kamen und sehr wahrscheinlich bis in den vorderen Orient und nach Ägypten. Wie vermutlich der Prinz von Nebra, der die Himmelsscheibe in Auftrag gab. Genau. Die Scheibe wurde zwischen 1800 und 1750 vor Christus hier geschmiedet, mit Zinn aus dem englischen Cornwall und Kupfer aus den österreichischen Alpen. Aber die Schmiedetechnologie, die kam aus der Ägäis und das astronomische Wissen aus Babylon. Und das Schiff am unteren Rand der Himmelsscheibe ist wohl eine ägyptische Sonnenbarke, wie Sie in Ihrem aktuellen Buch ja schreiben. Das goldene Schiff wurde später in der Himmelsscheibe hinzugefügt. Es markiert den Beginn einer Schiffsreligion in Mitteleuropa. Wie das Kreuz das Symbol der christlichen Religion ist, so ist das Schiff das Symbol der bronzezeitlichen Religion vom 17. bis ins 8. Jahrhundert vor Christus. Das Schiff transportiert dabei die Sonne, eine Idee, die in Ägypten geboren wurde. Irgendwelche Waren müssen die Mittel- und Nordeuropäer doch für das Zinn erhalten haben. Kein Händler gibt sich nur mit Ideen zufrieden. Wovon es viele Funde in Mitteleuropa gibt, sind blaue Glasperlen, die aus Ägypten und dem vorderen Orient stammen, wie wir aus neuen naturwissenschaftlichen Untersuchungen wissen. Man hat offenbar sehr genau ausgewählt, was man aus dem Mittelmeerraum hierher mitbringt und was nicht. Tonnen von Zinn gegen ein paar Glasperlen, das erinnert an die frühen europäischen Siedler in Nordamerika, die auch ihre indianischen Handelspartner mit Glasperlen abgespeist haben. Was heißt abgespeist? Der Wert bemisst sich danach, ob etwas am Ankunftsort verfügbar ist. Die blauen Perlen sind für die bronzezeitlichen Menschen im Norden etwas Exotisches und Ungewöhnliches von sehr großem Wert, denn keiner kann dort dieses Material herstellen. Was sollten die Mitteleuropäer sonst mitnehmen? Gold? Davon konnten sie daheim relativ große Mengen selbst günstig gewinnen. Man darf nicht vergessen, der Goldreichtum der mitteleuropäischen Flüsse war in der Bronzezeit wesentlich höher als heute. Das war noch nicht alles ausgewaschen. Hat die Globalisierung in der späteren Bronzezeit einen Grad erreicht wie erst wieder in der Neuzeit? Das kann man nicht sagen. Wir sehen eine Globalisierung auch bei den Kelten in der späten Eisenzeit und eine wahre Globalisierung im Römischen Reich. Weite Reisen sind immer zu erwarten in Gesellschaften, in denen man sich bewegen kann, ohne dass ein Staat die Grenzen dicht macht. Ein Staat in Mitteleuropa entstand erstmals vor 4000 Jahren mit dem Reich von Aunjetitz rund um den Himmelsscheibenort Nebra, wie ihre Forschungen ergaben. Wir können an Aunjetitz beobachten, wie sich staatsartige Strukturen herausbilden mit strikten Hierarchien und Armeen. Und damit eine ganz neue Entwicklung beginnt, die in die Moderne weist. Für uns heute sind Staaten mit Grenzen, Herrschaft, Arm und Reich etwas völlig Selbstverständliches. Aber 99% der Menschheitsgeschichte, bei den steinzeitlichen Jägern und Sammlern, wäre das eine schreckenerregende Vorstellung gewesen. Aunjetitz ist damit ein entscheidender Wendepunkt der Geschichte, an dem wir ungemein viel über uns selbst lernen können. Neue Serie – Dynastien des Geldes. Mit Vollgas zum Erfolg. Sie sind schnell, edel und teuer, Autos aus dem Hause Porsche. Doch das Unternehmen hat eine braune Vergangenheit. In Hitlers Auftrag entwickelt Firmengründer Ferdinand Porsche den ersten deutschen Volkswagen, den Vorläufer des VW Käfer. Und Panzer für den Krieg. Von Michael Feldhoff. Der Krieg an der Ostfront tobt seit mehr als 2 Jahren, als SS-Oberführer Ferdinand Porsche dem Diktator einen ferngelenkten Spielzeugpanzer vorführt. Hitler ist begeistert und gibt Porsche den Auftrag, den Panzer Maus als unbesiegbare Waffe zu bauen. Als die rollende Festung schließlich 1944 fertig ist, kommt sie nie zum Einsatz. Der Panzer Maus ist so groß, dass er bei der Überführung an die Front durch keinen Eisenbahntunnel passt. Hitler ist mächtig sauer und Porsche seinen Leiterposten bei der Panzerkommission los. Fast 80 Jahre ist die braune Vergangenheit des begnadeten Konstrukteurs wohl bekannt. Porsche befindet sich in zweifelhafter Gesellschaft mit anderen Unternehmen dieser Zeit. Autoliebhaber erinnern sich lieber an all die famosen Fahrzeuge, die Porsche und sein Clan entwickelt haben. Firmengründer Ferdinand Porsche wird 1875 in Böhmen geboren. Er ist technisch begabt und experimentiert viel mit der neu aufkommenden Elektrizität herum. Er entwickelt einen handgetriebenen Generator, der das Haus der Porsches beleuchtet. Sein Vater aber will den Jungen lieber als Nachfolger seines Klempnergeschäfts sehen. Als Ferdinand auch seine Leidenschaft für Motoren entdeckt, heuert er nach der Schule bei einem Kutschfabrikanten in Wien an. Mit 24 Jahren baut er sein erstes Vehikel, den Lohner Porsche, ein Elektromobil bis zu 50 Stundenkilometer schnell. Irgendwann verliert Porsche die Lust am Strom. Die Batterien sind zu schwer und nicht leistungsfähig genug. Zwar geht er mit einem selbstgebauten Hybrid 1903 auf Hochzeitsreise und fährt jeden Sonntag damit zur Kirche vor, aber die Zukunft sieht Porsche im Verbrennungsmotor. Selbst ein kühner Autofahrer gewinnt er 1910 in einem von ihm entworfenen Austro-Daimler die Prinz-Heinrich-Fahrt, eine Tourenmeisterschaft. Während des Ersten Weltkriegs konstruiert er Zugmaschinen für das österreichische Militär. Er entwickelt den zweisitzigen Sportwagen Sascha, für den es jedoch kaum Kunden gibt. 1923 wird er Chefkonstrukteur bei den Daimler-Betrieben in Stuttgart. Der ehrgeizige Konstrukteur entwickelt immer neue Motoren und Autos, was Unsummen verschlingt. Als sein Arbeitgeber ihm die notwendigen finanziellen Mittel nicht mehr bereitstellen will, kommt es zum Bruch. Porsche macht sich 1930 mit seinem Sohn Ferry selbstständig und es dauert nicht lange, bis die Mächtigen der Welt anklopfen. Ein Angebot Stalins, mit Hilfe von Porsche den technischen Rückstand zu Westeuropa aufzuholen, schlägt dieser aus. Aber nicht aus politischen Gründen, sondern aus praktischen. Porsche glaubt, seine kostspieligen Innovationen in der finanziell maroden Sowjetunion nicht verwirklichen zu können. Politik interessiert den Ingenieur nur insofern, dass sie ihm bei der Entwicklung neuester Technologien behilflich sein soll. Als Hitler seine Autobahnen bauen will und dafür Autos braucht, die darauf fahren sollen, gibt er Porsche folgenden Auftrag. Entwicklung eines Autos mit 100 Stundenkilometer Dauergeschwindigkeit, 7 Liter Verbrauch und 4 bis 5 Sitzen. Porsche schickt dem Diktator persönlich ein Exposé für den ersten deutschen Volkswagen, genannt KDF-Wagen, Kraft durch Freude-Wagen. Der Tacker, dem Ferry Porsche seinen Vater und Hitler durch Fallersleben bei Wolfsburg kutschiert, ist für die Familie ein gewaltiger Erfolg. Die Leitung des neu gebauten Volkswagen-Werks übernimmt Ferdinand Porsches Schwiegersohn Anton Pirch. Aber Ferdinand will auch weiter Rennwagen bauen. Für das politisch motivierte Prestigerennen Berlin-Rom entwirft er drei Volkswagen mit einer stromlinienförmigen Karosserie. Die ersten Porsche, auch wenn sie damals noch nicht so genannt werden. Als Hitler den Zweiten Weltkrieg beginnt, sind in Wolfsburg nur wenige hundert Volkswagen vom Band gelaufen. Von nun an produziert das Kraftwerk Kübelwagen mit Heckantrieb und luftgekühltem Motor für die Front. Dabei werden mehrere tausend Zwangsarbeiter eingesetzt. 1942 erhält Porsche von Hitler den Auftrag, einen schweren Panzer zu konstruieren. Beim Angriff 1943 auf Kursk an der Ostfront, den der Diktator verzögert hat, damit er diese neuen Panzerjäger Ferdinand einsetzen kann, bleiben viele der 65 Tonnen schweren Tanks stehen. Sie sind voller technischer Raffinesse, aber störanfällig. Nach dem Desaster mit Maus ist dann Porsches Kriegskarriere endgültig beendet. Das Kriegsende erleben er und seine Familie in Kärnten. Porsche und sein Schwiegersohn kommen in Kriegsgefangenschaft, werden aber nach 22 Monaten freigelassen. Beide erholen sich nicht mehr davon. Porsche stirbt 1951 in Stuttgart, Pirch anderthalb Jahre später. Ein letzter großer Deal geht noch auf das Konto des Unternehmensgründers. Er schließt mit dem Volkswagenwerk einen Vertrag ab, der ihm für jeden gebauten Käfer eine Lizenzgebühr von knapp 5 D-Mark sichert. Ein Goldsegen für die Familie, denn 1950 rollen in Wolfsburg schon 90.000 Käfer vom Band. Das neue Auto ist der Nachfolger des KDF-Vehikels. Am 5. August 1955 wird der 1.000.000. Käfer produziert, das erfolgreichste Modell der Automobilgeschichte, bis er von seinem Nachfolger, dem Golf, abgelöst wird. Das Erbe teilen sich Porsches Kinder, Ferry und Luise, verheiratete Pirch. Der Grundstein für die Doppeldynastie Porsche-Pirch ist somit gelegt. Während Ferry sich auf seine Sportwagen in Stuttgart konzentriert, übernimmt die geschäftstüchtige Tochter Luise den Volkswagenbetrieb in Österreich. Ferry baut mit dem Spider 550 das erste straßentaugliche Rennauto. Reißenden Absatz findet der Spider auch in den USA. Der Schauspieler James Dean fährt sich damit 1955 zu Tode. Die dritte Generation hat übernommen, als Porsche 1970 die Markenweltmeisterschaft in Le Mans gewinnt. Der große Triumph endet in einem gewaltigen Familienkrach. Ferdinand Pirch, wie sein Großvater ein begnadeter und ehrgeiziger Ingenieur, hat für die Entwicklung des siegreichen 917 Unsummen ausgegeben. Die anderen Familienmitglieder, vor allem jene, die den Namen Porsche noch tragen, nehmen Pirch seine Alleingänge übel. Längst hat sich der Clan auseinandergelebt. Auf der einen Seite die Pirchs, die sich zeitlebens rühmen, tüchtig gewesen zu sein, meist Internatsschüler, die früh zum Durchhalten erzogen wurden, und auf der anderen Seite die Porsches, Anthroposophen und Waldorfschüler, mit der Neigung, Kompromisse einzugehen. Als sich im Herbst 1970 die Porsches und Pirchs samt Therapeuten in Zell am See zur Aussprache treffen, fliegen trotzdem die Fetzen. Es wird entschieden, dass Mitglieder der Familie keine Führungspositionen im Unternehmen mehr besetzen dürfen. Ferdinand Pirch steigt stattdessen bei Audi ein. In Stuttgart entwickelt Ferry Porsches Sohn Ferdinand Alexander den legendären 911er. Als Mitte der 1980er Jahre die Asiaten mit ihren preisgünstigen und technisch versierten Modellen auf den Markt drängen, steht Porsche kurz vor dem finanziellen Ruin. Es folgt die Zeit der hochbezahlten Manager, die einerseits rationalisieren, andererseits neue Autos an den Kunden bringen wollen. Wendelin Wiedekind übernimmt 1993 den Chefposten bei Porsche und erweist sich als fähiger Sanierer. Er entwickelt den Porsche Boxster und Ende der 1990er Jahre den Cayenne, der sich bis heute sensationell verkauft. Auf einmal ist so viel Geld da, dass Wiedekind mit Hilfe von Wolfgang Porsche den Giganten VW übernehmen will, an dessen Spitze inzwischen sein Cousin Ferdinand Piëch steht. Bevor es zum erneuten Familienshowdown kommt, bricht die Finanzkrise 2008 Wiedekind das Genick. Die Umsatzzahlen brechen ein, Porsche wird selbst übernommen von VW. Piëch hat sich 2015 aus dem Aufsichtsrat von Porsche verabschiedet. Manager kommen und gehen oder werden in Abgasskandale verwickelt, wie Martin Winterkorn. Die Porsches und Piëchs haben zahlreiche Kinder. Vielleicht haben sie ja doch irgendwann mal wieder Lust, im operativen Geschäft mitzumischen. Ob mit oder gegeneinander. Geschichte im Alltag. Der Bikini. Viel Zoff und wenig Stoff. Was haben ein Atom und der Bikini gemeinsam? Sie sind beide klein und besitzen eine gewaltige Sprengkraft. Und das ist bei weitem nicht die einzige Verbindung. Über eins der skandalösesten Kleidungsstücke der Geschichte. Von Stefan Kröner. Die Geschichte beginnt mit einem Knall. Am 30. Juni vor 75 Jahren explodierte die erste Nachkriegsatombombe auf dem pazifischen Bikini-Atoll. Der atomare Sündenfall im exotischen Paradies nur ein knappes Jahr nach Hiroshima und Nagasaki. Bis 1958 zündeten die USA in dem Gebiet weitere 66 Atom- und Wasserstoffbomben mit einer Gesamtzerstörungskraft vergleichbar 7000 Mal derer von Hiroshima. Die Atombombentests waren trauriges Sinnbild der Rüstungsspirale im aufkommenden Kalten Krieg. Über 13.500 Kilometer entfernt ereignete sich zeitgleich ein ähnliches, allerdings modisches Wettrüsten. Das Schlachtfeld dabei war der weibliche Körper. Während der B-29-Bomber über die Palmen des noch unversehrten Bikinis flog, verkündete über den Stränden von Saint-Tropez das Werbebanner eines anderen Fliegers die Geburt des kleinsten Badeanzugs der Welt. Sein Erfinder war der Franzose Jacques Haim. Der Modeschöpfer betrieb eine Kette von Bekleidungsgeschäften und genoss großes Ansehen unter den Haute-Couture-Schaffenden. Schon 1932 hatte Haim einen Zweiteiler mit dem Namen Atom präsentiert, bekannt nach dem kleinsten damals bekannten Teilchen. Doch waren seine Kundinnen für so viel Haut noch nicht bereit. Erst das Ende des Zweiten Weltkrieges eröffnete neue Aussichten. Im Frühjahr 1946 nutzte Haim die Diskussion über Nuklearbomben für einen Relaunch seines Atom, das den einteiligen Badeanzug endgültig spalten sollte. Während Haims Atom aber den Bauchnabel noch verdeckte, präsentierte nur wenige Tage später Micheline Bernardini ihren der Welt. Am 5. Juli 1946 trug die französische Nacktänzerin einen Zweiteiler, der, so sein Schöpfer Louis Reard, so klein sei, dass er alles über die Trägerin enthüllt, bis auf den Geburtsnamen ihrer Mutter. Zum Beweis steckte die erst 19-jährige Bernardini einen Pappwürfel in die Höhe, passt in jede Streichholzschachtel. Doch es war nicht nur der Nabel, sondern auch die freiliegenden Pobacken, die den Bikini-Skandal ausmachten. Reard war an den französischen Stränden aufgefallen, dass junge Frauen ihre Badeanzüge beständig herunterzogen, um eine Sonnenbräune zu erhalten. Kurz zuvor hatte Reard das Unterwäschegeschäft seiner Mutter übernommen, doch sein Name war in der elitären Pariser Modewelt eher unbekannt. Deshalb plante er einen Coup, der wie eine Bombe einschlagen sollte. So sponserte er im bekannten Pariser Schwimmbad Molitor einen Schönheitswettbewerb, auf dem die schönste Badende 1946 gekürt werden sollte. Kurz vor der Preisvergabe platzte die Bombe. Als die junge Bernardini in einem bis dato noch nicht gesehenen und alle Konventionen sprengenden Zweiteiler aus Reards eigener Produktion auftrat. Um die Neuigkeit zu unterstreichen, war ihr weißer Bikini mit Zeitungsschlagzeilen bedruckt. Doch während die Bilder des Atompilzes auf dem Bikini-Atoll zu den meist fotografierten Motiven des 20. Jahrhunderts zählen, verpuffte Reards Coup schnell. In den Fachzeitschriften wurde kaum über den Bikini-Skandal berichtet. Trotzdem ließ sich Reard seine Erfindung mit dem Namen Bikini patentieren. Geschickt verband er dabei die aktuelle Diskussion mit einem Hauch von Exotik. Vor der französischen Riviera ließ Reard Werbeflieger aufsteigen, die in den Himmel schrieben, Bikini, kleiner als der kleinste Badeanzug der Welt. Diese direkte Anspielung an Heims Atom und das ganze Auftreten Reas war ein Affront gegen die etablierte Modeindustrie. An vielen Stränden und Schwimmbädern blieb der Bikini noch bis in die 1960er Jahre verboten. Doch im Gegensatz zur Modewelt erhielt Reas Kreation Zuspruch in der Damenwelt. Vor allem einer Frau verdankt sein Bikini dabei den letztendlichen Durchbruch: Brigitte Bardot. Manina, the Girl in the Bikini, war eine ihrer ersten Rollen und die Fotos, die die 18-Jährige 1953 in einem Bikini am Strand von Cannes zeigen, hatten die Sprengkraft, nach der Rea Jahre zuvor gesucht hatte. Denn, so die Autoren des Buches Bikini, la Légende, am nächsten Tag sprach die ganze Welt nur vom Bikini von BB. Der Bikini erzeugte ein explosives Spannungsfeld zwischen Emanzipation und Sexismus. Bardot wurde durch ihn zur Sexbombe der 1960er Jahre, ähnlich wie die US-amerikanische Leinwandgöttin Rita Hayworth 2 Jahrzehnte zuvor. Auf die nach Hayworth Film Gilda getaufte Bikini-Atombombe hatten Marinemaler ein Bild der Schauspielerin gepinselt, allerdings nicht im Badeanzug, sondern im schwarzen Abendkleid. Porträt: Robert Louis Stevenson. Ein Schotte in der Südsee. Der Autor der weltberühmten Schatzinsel kränkelt sein Leben lang, bis er sich nach vielen Abenteuern auf einer Tropeninsel niederlässt. Deren Bewohner glauben, er sei vom Teufel beschenkt. Von Manuela Rassaus. Wenn ein kranker Mann die strapaziöse Reise von 10.000 Kilometern über 2 Kontinente hinweg auf sich nimmt, um eine Frau zu besuchen, muss er schwer verliebt oder leicht verrückt sein. Auf Robert Louis Stevenson, den späteren Verfasser der weltberühmten Schatzinsel, traf wohl beides zu. Im August 1879 reiste der lungenkranke Schriftsteller in der stickigen, von Ölgestank erfüllten Kabine eines Auswandererschiffs nach New York. Die Überfahrt dauerte gut 2 Wochen. Nach der Ankunft stand er stundenlang im kalten Regen für ein Zugticket an und ergatterte schließlich fiebernd einen Platz für die 11-tägige Weiterfahrt nach Monterey in Kalifornien. Die unsäglichen Strapazen überstand Stevenson nur dank Opium. Als er halb besinnungslos am Ziel ausstieg, schlotterten ihm die Kleider um den abgemagerten Leib. Fanny Osborne, seine Geliebte und das Ziel der aberwitzigen Reise, schloss ihn zwar freudig in die Arme, rechnete aber angesichts des erbärmlichen Zustands mit seinem baldigen Tod. Doch Stevenson erwies sich als zäh und so abenteuerlustig, wie sein Leben von Anfang an verlaufen war. Robert Louis wurde am 13. November 1850 im schottischen Edinburgh als Sohn eines Leuchtturmkonstrukteurs geboren. Seine Mutter Margaret verbrachte wegen eines chronischen Atemwegsleidens zahllose Stunden im Bett. Genau wie ihr ebenfalls kränkelnder Junge. Die Kinderpflegerin Alison Cunningham wurde angestellt, eine strenggläubige Frau mit einem riesigen Repertoire an Legenden und Schauermärchen aus dem schottischen Hochland. Mit ihnen legte sie wohl das Fundament für die ausschweifende Fantasie ihres Schützlings. Der träumte dennoch früh von einem Leben als Schriftsteller und veröffentlichte nach Geschichten, Essays und Gedichten mit 16 den historischen Roman Pentland Rising. Das Buch wurde ein Flop. Roberts Vater, der den Berufswunsch seines Sohnes unterstützte, kaufte vereinbarungsgemäß alle unverkauften Exemplare auf. Er finanzierte die Schriftstellerei des Sohnes auch weiterhin, forderte aber eine abgeschlossene Ausbildung. Robert entschied sich für Jura. Als Student rebellierte er gegen soziale Ungerechtigkeit im viktorianischen Königreich und gab sich als aufsässiger Bohemien mit blauer Samtjacke und schulterlangem Haar. Auch mit dem Konsum von Cannabis und Bordellbesuchen eckte er im konservativen Edinburgh an. Trotzdem schaffte er es bis zur Anwaltszulassung. Da von einer anschließenden Tätigkeit als Jurist nie die Rede gewesen war, nahm er auch keinen einzigen Fall an. Das an seiner Tür in der Edinburgh Harriet Row Nummer 17 angeschraubte Messingschild R.L. Stevenson, Advocate, blieb Dekoration. Stevenson verbrachte seine Tage lieber mit dem Lesen und Schreiben von Literatur. Damit blieb er finanziell vom Vater abhängig. Zudem reiste er oft und gern. Über eine Kanufahrt von Antwerpen bis zur Oase veröffentlichte er 1878 einen Reisebericht. Bei einem Aufenthalt in der französischen Künstlerkolonie Grez-sur-Loing zupfte das Schicksal an den Fäden. Er verliebte sich in die amerikanische Amateurmalerin Fanny Osborne, die mit ihren Kindern ihren ständig untreuen Mann verlassen hatte. Die Romanze galt als Skandal. Ein 28-jähriger Mann umwirbte eine 10 Jahre ältere Frau, die bereits Kinder hat und noch verheiratet ist, wenn auch unglücklich. Fanny verliebte sich ihrerseits in Robert, konnte sich aber nicht zur Scheidung von ihrem Mann durchringen. 1878 kehrte sie in die USA zurück. Robert reiste ihr nach, in Monterey fielen sie sich in die Arme. Nun empörte sich Stevensons Vater angesichts der Mésalliance mit einer älteren Frau, die selbstbewusst genug war, Zigaretten zu rauchen. Kaum hatte Stevenson sich von dieser Reise erholt, wollte er die Wildnis oberhalb von Monterey erleben. Bei dieser Tour fiel er erschöpft vom Pferd. Seine chronischen Atemwegsprobleme hatten sich verschlimmert. Er lag 3 Tage unter freiem Himmel, bis man ihn endlich fand. Doch je nachdrücklicher Ärzte ihm zur Schonung rieten, desto trotziger verteidigte er seine Abenteuerlust. »Es ist besser, so gut zu leben, wie es geht, als täglich auf dem Krankenbett dahin zu sterben. Sollte der Arzt zögern, dir auch nur einen Monat zu geben, gib dir tapfer einen Stoß und sei dankbar für eine einzige Woche.« Endlich ließ Fanny sich scheiden. 1880 heiratete das Paar und reiste zurück nach Großbritannien. Hier fand Roberts Vater die rauchende Schwiegertochter nun doch sympathisch. Denn sie war tatkräftig genug, um den fragilen Sohn bei Bedarf zu pflegen. Außerdem lag die Malerin und Gelegenheitsautorin intellektuell auf Augenhöhe mit Robert und sie streifte gern durch die Welt. Auch Stevenson war immer gern gereist, einerseits aus Neugier, andererseits auf der Suche nach heilsamer Luft. Fortan erkundeten er und Fanny die halbe Welt. Allerdings verwandelten sich für ihn, inzwischen litt er an Tuberkulose, Kutschen oder Boote wiederholt in Krankenlager. Die Erfahrungen verarbeitete er selbstironisch in seiner legendären Schatzinsel. Der bei einem Angriff verletzte Kapitän Smollett liegt in der Hängematte und befehligt von dort das Schiff. Erst in der Südsee stabilisierte sich Stevensons Gesundheit. 1890 baute er auf Upolu, einer samoanischen Insel im Südpazifik, ein Herrenhaus nach britischem Vorbild für sich und die Familie, die Villa Vailima. Er ließ Möbel aus Europa kommen und kleidete die einheimischen Dienstboten in Schottenkaro. Als sich der Inhalt seiner Erzählung, der Flaschenkobold, darin kauft ein Hawaiianer eine Flasche, worin ein wünscheerfüllender Teufel lebt, herumsprach, glaubte Stevensons Personal, ihr reicher Arbeitgeber sei im Besitz dieser Zauberflasche. Stevenson schrieb neben Literatur auch Zeitungsartikel, zum Beispiel für die angesehene Times, worin er den Kolonialismus seiner Zeit kritisierte. Dank seiner Bekanntheit als Schriftsteller stieg sein Ansehen in der britischen Heimat. Zwar verrissen Kritiker den heutigen Jugendbuchklassiker »Die Schatzinsel« 1883 damals als zu simpel. Doch der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde 1886 bescherte Stevenson noch zu Lebzeiten einen Welterfolg. Über den sanften Jekyll und dessen dunkle Seite Hyde wurde binnen weniger Jahre in mehr als 1000 Kirchen gepredigt, sogar in der berühmten Londoner Bischofskirche St. Paul's Cathedral. Zu dieser Novelle hatte Stevenson einen Albtraum inspiriert, wie Fanny später berichtete. Weil sie die Geschichte zu platt fand, warf Robert das Manuskript gekränkt in den Kamin, nur um sie in den darauffolgenden 3 Tagen erneut niederzuschreiben. 8 Jahre nach diesem Weltbestseller endete das produktive Leben des erst 44-jährigen Schriftstellers gänzlich unerwartet, hatte sich doch sein Lungenleiden zuletzt deutlich gebessert. An seinem Todestag, dem 3. Dezember 1894, arbeitete er morgens noch an dem Drama Weir of Hermiston. Es sollte ein vielversprechendes Fragment bleiben. Nachmittags schrieb er Briefe. Abends griff er sich plötzlich an den Kopf und fragte, »Was ist das? Sehe ich nicht merkwürdig aus?« und brach zusammen. Ärzte diagnostizierten eine Hirnblutung. Stevenson wurde auf einer Bergspitze nahe seinem Haus beigesetzt, weil er einmal geschrieben hatte, »Herrlich ist es hier. Hier ist mein Haus und wird mein Grab sein. Aber dass beides nicht in Schottland ist, tut schon weh. Fanny war trotz ihrer Trauer dankbar. Schon bei der Heirat mit dem phasenweise Todkranken war sie davon überzeugt gewesen, binnen weniger Monate Witwe zu sein, wie ihre Schwester Nellie schrieb. Nun hatte Fanny immerhin 14 Jahre mit ihrem Mann verbringen und seinen Aufstieg erleben dürfen. Obwohl schon zu Lebzeiten bekannt für sein vielfältiges Werk, Reiseberichte, Abenteuerromane, Poesie oder Theaterstücke, galt Stevenson nach seinem Tod häufig nur als Verfasser mittelmäßiger Kinder- und Horrorgeschichten. Erst das späte 20. Jahrhundert würdigte seine klare Sprache, den perfekten Klang und Satzrhythmus, literarische Qualitäten, um die der Autor stets gerungen hatte. Heute zählt Robert Louis Stevenson zu den wichtigsten Schriftstellern des 19. Jahrhunderts. Historische Pleiten. Mamma mia, Mona Lisa! Als die Mona Lisa aus dem Louvre verschwindet, steht Paris Kopf. Eine Spur führt nach Italien. Ein Kunstkrimi um das berühmteste Gemälde der Welt. Von Katharina Behmer. Picasso wird verdächtigt. Und der Dichter Guillaume Apollinaire soll's auch gewesen sein. Als 1911 die Mona Lisa aus dem Louvre verschwindet, hat das Museum über Nacht das berühmteste Gemälde der Welt verloren. Spurlos. Deshalb rücken bekannte Kleinkriminelle in das Visier der Ermittler. Zwei Männer aus dem Künstlermilieu, die gerade krumme Dinger mit gestohlenen Skulpturen zu drehen scheinen. Picasso und Apollinaire. Doch von einem Gemälde aller Gemälde wissen die beiden nichts. Die Polizei ist ratlos. Dabei haben sie alles, was sie zur Auflösung des Falles brauchen, die Fingerabdrücke des Täters. Doch erst zwei Jahre später kommt neuer Schwung in den Fall. Der Kunsthändler Alfred Gehry aus Florenz erhält einen Brief, in dem ihm die Mona Lisa zum Kauf angeboten wird. Der Absender? Ein Leonardo, eine Anspielung auf Da Vinci persönlich. Gehry geht zum Schein auf einen Handel ein und trifft den anonymen Kontakt. Doch nicht ohne den Leiter der Offizien zu Rate zu ziehen, der in dem Gemälde das Original erkennt und die Polizei verständigt. Diese entdeckt das Bild im Zimmer des Diebes. Es ist Vincenzo Perugia, der als Glaser im Louvre gearbeitet hat und die Mona Lisa entführte, um sie in ihr Heimatland Italien zurückzubringen. Für Perugia geht es 7 Monate ins Gefängnis, wo er Fanpost von dankbaren Landsleuten erhält, die einen Heldenakt in seiner illegalen Rückführungsaktion sehen. Sie hörten Zeit der Helden, Heroen und Herrscher der Bronzezeit. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.